So, wie jeden Sonntag, pünktlich um 18 Uhr von unserer geheimen Raumstation im Asteroidengürtel. Die Weltraumaffen sind wieder da. Heute ist Wahlsonntag und dementsprechend werden wir uns natürlich viel mit dem aktuellen Geschehen beschäftigen. Die ersten Hochrechnungen lassen zumindest für Sachsen-Anhalt schon mal nichts Gutes erwarten, wo die AfD mit zwischen 21,5 und 23%, je nach Prognose, zweitstärkste Kraft ist. War abzusehen, dass es Leute geben würde, die Protest wählen, aber ja, gleich zweitstärkste Kraft, das macht mir dann doch auch so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten haben wir das übliche Potpourri aus dem Anschiss für die Aufschrei-Clique inklusive. Ja, und vielleicht schauen wir einfach mal rein in die aktuellen Hochrechnungen. Schauen wir mal, oder die Prognosen sind es ja noch. Wir haben ja, wie gesagt, Sachsen-Anhalt haben wir 30% für die CDU, 30,5%, AfD 21,5%, Linke 16,5%, SPD 12%, Grüne 5% und FDP 5% in Sachsen-Anhalt. Also denke ich mal, wird's darauf hinauslaufen, dass die selbsternannten demokratischen Kräfte irgendwie eine Regierung der nationalen Einheit bilden, um die AfD draußen zu halten. In Rheinland-Pfalz haben wir folgendes Bild: 37,5% für die SPD, das ist jetzt alles die ZDF-Hochrechnung. 37,5% für die SPD, 33% für die CDU. Da hat Frau Klöckner also eine Klatsche hinnehmen müssen. Die AfD kommt auf 10%, die FDP auf 6,5%, die Grünen auf 5% und die Linke in Sachsen-Anhalt nur auf 3%, ist also nicht drin. Ja, hier würde ich sagen, sieht es nach großer Koalition aus. Und dann bleibt noch Baden-Württemberg, wo erwartungsgemäß, muss man fast schon sagen, die Grünen 32,5%, die stärkste Fraktion, haben 27,5% sind laut der Prognose an die CDU gegangen. Die SPD liegt noch ein halbes Prozent vor der AfD mit 13%, die AfD bei 12,5%, die FDP bei 8%, das werden überhaupt die sein, denke ich, die am breitesten grinsen werden. Und die Linke ist weiter im freien Fall im Westen mit 3%. Also in zwei von drei Landtagswahlen, dass die 5% verfehlt, das ist bitter, würde ich sagen. Tja. Ja, Ah. Wagenknecht ist halt auch besser wie die Tipping. Das könnte damit zu tun haben, ja. Könnte schon sein. Also das war für mich zumindest ausschlaggebend. Ich tue mich jetzt mal outen als linker Wähler Ah ja, und stimmt, du bist hab ja heute auch, du hattest ja auch die Chance zu wählen und ja, und ich habe aber heute die Linke nicht gewählt, weil mir das in den Rücken gefallen gegenüber der Wagenknecht einfach auf die Nerven geht. Und ich halte die Kipping für nicht tragfähig in der Linken. Und ja, da habe ich dann heute damit dann auch ja, gewählt. Also, Was war denn da genau gelaufen? naja, die Wagenknecht, die ist halt stärker gegen in der EU-Krise, die Wagenknecht hätte sie gerne mit der Fraktion gegen das Rettungspaket abgestimmt für Griechenland. Also ich bin dafür, den Griechen zu helfen, aber man muss sie entschulden und ihnen nicht mehr Geld hinwerfen, was nur wieder bei unseren Banken landet. Und da stehe ich hinter ihr und die Kipping hat dann den Teil der Fraktion angeführt, die dann für das Hilfspaket gestimmt hat. Und bei der Flüchtlingskrise hat man der Wagenknecht vorgehalten, dass sie hier rechtspopulistische Stimmung macht, weil sie sagt, dass man sein Gastrecht verwirken kann, wenn man strafanfällig wird, so oft. Und mit Straftaten halbglänzen tut. Und ja, ich finde Linke schön und ich finde das Konzept der Linken toll, aber man muss sich halt auch empirisch an der Realität festmachen und nicht nur so eine linke Rhetorik von sich geben, die aber halt auch nicht machbar ist. Also, ich weiß auch nicht. Ja, aber das ist ja eigentlich eh das Problem der Linken, dass sie halt aufgrund ihrer Ideologie das sehr hochhängen müssen, alles, die Ziele, und damit halt beim Großteil des Wahlvolks einfach auch nicht verfangen, weil es halt nun mal Luftschlösser sind in vielen Fällen. Die ohne Also wenn man die wahren Machtstrukturen in Deutschland sich anguckt, wer wirklich die Fäden in der Hand hält, das sind ja nicht die Politiker, das sind ja die Leute mit Kohle. Und mit denen sehe ich halt so eine Politik einfach nicht. Solange das System so funktioniert. Also ich meine, was für mich noch dazu kam, die Kipping, die hat 2013 in einem Artikel, meinte sie, dass ja der Feminismus genug dafür tut, dass Männer nicht früher sterben. Weil man hat von Ärzten, die haben den Weltmännertag ausgerufen, weil Männer überproportional zu früh sterben und man in den sogenannten Klosterstudien nachweisen kann, dass wenn Männer und Frauen komplett nur in Klöstern leben, dass der Lebensunterschied nicht ganz so weit entfernt ist. Und da hat sie vorgeschlagen, dass ja das der Feminismus irgendwie lösen kann, dass Männer nicht so früh sterben, und davon halte ich halt auch nicht so viel, ob der Feminismus da in der Lage ist, irgendwas hinzubekommen. Also, ja. Blasphemie, halt Gotteslästerung. Der Feminismus kann alles und ist für alle da. Raus aus diesem Stream. Es gibt eine erste Hochrechnung für Baden-Württemberg und die bestätigt im Endeffekt das, was ich vorhin vorgelesen habe. Allerdings sieht es momentan nach der Hochrechnung so aus, als ob Grüne und SPD ihre Koalition nicht fortsetzen können. Das sieht also dann nach Schwarz-Grün aus. Ach was, das wird Grün-Blau-Gelb. Da war auch schon Schwarz-Grün in dem Bundesland. War doch Schwarz-Grün das letzte Mal, das war doch Kretschmann. Ja, sorry, dann. Aber das letzte Mal war eher war Grün die schwächere Seite davon. Ja, das ist krass, wie viel die zugelegt haben. Ob die CDU sich als Juniorpartner, war da nicht was, dass sie gesagt haben, als Juniorpartner stehen sie nicht zur Verfügung? Ja, ja, Pech. Das haben sie angekündigt, wobei sie dann vor 3 Tagen hat der CDU-Heini meinte noch, dass man natürlich jetzt erst auf die Wahl warten muss, aber der hat es vor 1 oder 2 Wochen hat er das so angekündigt, dass sie als kleinere Partei nicht mit den Grünen zusammenarbeiten wollen. Ja, aber dann wird es eng in Baden-Württemberg nach der Prognose oder der Hochrechnung. Da wird der jetzt wahrscheinlich als Vorsteher da irgendwie zurücktreten, damit sie dann wen haben, der das nicht gesagt hat. Und dann heißt es nach dem Motto, ja, hier, aber ist halt Wahlkampf. Ne? Du sagst ja nicht im Wahlkampf so, ja, ich bin hier, wenn ihr mich jetzt wählt, dann kriegt ihr den und den, weil dann koaliere ich mit dem. Und egal, ne? Also gerade so als CDU machst du das ja nicht. Da machst du dich ja nicht irgendwie so zum kleinen Hansel. Da willst du ja den Leuten irgendwie suggerieren, so, ja, hier, wählt uns, und nicht so nach dem Motto, wählt die anderen, weil dann kriegt er uns ja eh. Das ist ehrlich gesagt ein Wahlversprechen, das jede Partei gerne brechen kann, meiner Meinung nach. Also so ein, oh, wir koalieren nicht mit denen. Also wenn ich eine Partei wähle, dann mache ich das eigentlich mit dem, dann heißt das, hier habt ihr meine Stimme, tut jetzt bitte alles, damit ihr an die Macht kommt und durchsetzt, was ihr durchsetzen wollt. Weil wozu wähle ich die denn sonst? Es geht halt auch nicht darum, was eine Partei möchte, sondern was das Volk abstimmt. Und wenn die Wähler stimmen, dass einfach, dass da dann keine Koalition mit möglich ist, dass man dann keine Mehrheit hat, dann muss sich die Partei umorientieren und nicht hier dann nochmal wählen gehen, damit man dann das richtige Ergebnis für die Partei hat, damit sie eine Mehrheit bilden kann. Also, ah, wir können auch verkünden, dass wir gleich aus dem Herz des Geschehens berichten, sozusagen fast live. Ne? Old Gamer, der momentan noch nicht da ist, wird uns gleich zu uns stoßen und wird dann direkt aus dem Wahllokal berichten können. Der war nämlich heute Wahlhelfer. Bin ich mal gespannt, was der zu erzählen hat. Ja, ich würde sagen, bis wir dann so die nächsten wichtigen Wahlinhalte kriegen und dann sich vielleicht auch die Ergebnisse ein bisschen stabilisieren. Chris, du hattest ja auch noch Themen für heute. Genau, ich habe jetzt ein klein wenig was auf dem Zettel. Sekunde, ich suche hier gerade den Knopf zum Teilen. Genau, es war ja Weltfrauentag. Könnt ihr mal irgendwie machen, dass ich eingeblendet bin? Bist du. Bist du. Solange ich rede, aber wenn ich mehr rede, dann... Dann bestimmt nicht mehr, oder? Rede einfach. Okay, dann rede ich einfach. Ja, und passend zu diesem Tag wurde hier halt eben wieder richtig schön Stimmung gemacht. Hatten wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, über diese vorgeschlagenen Änderungen des Sexualstrafrechts in Deutschland. Und das läuft ja hier so unter dem Banner Nein heißt Nein. Und da gibt es jetzt hier auch von diesen Herrschaften von UN Women, die wir ja schon von so super tollen Sachen wie dem Auftritt von Emma Watson, wie Frau Anita Sarkeesian und Zoe Quinn dürfen irgendwie sagen, dass es Cyber-Violence im Internet gegen sie gibt und so ein Zeug und herkennen. Und jetzt springen die hier halt eben auf diesen Zug auf und veröffentlichen hier wahrscheinlich so eine Deutschlandabteilung von denen Hashtag Nein heißt Nein und gegen sexualisierte Gewalt für ein respektvolles Miteinander, Reformierung des Sexualstrafrechts jetzt, Ausrufungszeichen. Und natürlich wird hier auch wieder diese Istanbul-Konvention erwähnt, über die haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet, hier ist sie erwähnt. Und da steht ja hier auf unter der Überschrift Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Und jetzt gibt es hier auch hier prominente Unterstützer, die das unterstützen. Das hier ist Natalia Wörner, wo ich gar nicht weiß, was die macht. Maria Furtwängler, kenne ich auch nicht. diesen Herrn hier, Jan Delay, den kenne ich schon eher. Und die Dame, Jasmin Tabatabai, Schauspielerin, kenne ich auch. Die unterstützen das hier jedenfalls. Das hier also dann demnächst Nein, Nein heißt, mit anderen Worten. Ja, dass man dann quasi als Frau losgehen kann und sagen kann, so ja, ich hatte hier Geschlechtsverkehr und ich habe aber Nein gesagt und es ist trotzdem passiert, ich bin zwar nicht verletzt und nichts und alles ist in Ordnung so, aber das ist jetzt hier ein Vergewaltiger und weil ich wollte das ja nicht, habe ich ihm ja gesagt, hat er ja ignoriert und dann stellen die sich das dann halt so vor, dass es dann heißt, so ja, dann hier, ich hoffe, deine Lebenszeit bisher war ganz schön, lieber Mann, aber jetzt ist hier Gefängnis angesagt. Weil Nein heißt Nein. Und es gibt hier auch noch das ist ja auch gestartet am Weltfrauentag, nicht mit mir, Männer gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Und das ist hier initialisiert von so einer Gruppierung, die der Böll-Stiftung nahesteht. Das ist im Prinzip fast der gleiche Text wie bei dem Ausnahmslos, nachdem wie ich es überflogen hatte. Ja, genau. Also hier sind auch so super tolle Kirchenverbände hier Leute irgendwie bei. Und die meisten von denen sind hier entweder Heinrich-Böll-Stiftung oder irgendwas, was dem irgendwie nahesteht oder wahrscheinlich irgendwas aus dem Dunstkreis von dieser Stiftung. Weil auch dieses Bundesforum Männer, von dem es hier heißt, das ist halt auch, die haben so Veröffentlichungen schon gemacht, zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, aber nochmal zurück zu dem anderen. Ich fand das super interessant, auf den Karten da praktisch mit den Schauspielerinnen und dem Jan Delay und so weiter, der Slogan, der Mein Körper, meine Entscheidung, das ist ja eigentlich ein Slogan aus der Abtreibungsdebatte. Ja. Und wo dann halt für gesagt wird, das ist mein Körper, ich entscheide, was ich damit mache, ich mache die Abtreibung oder ich mache sie halt nicht. Und das finde ich extrem interessant, dass sie den jetzt für häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt anwenden. Weil eigentlich ist das ja nicht wirklich anwendbar. Außer wenn man dann natürlich sagt, es ist jetzt meine Entscheidung, es ist mein Körper, also ich entscheide, ob das Vergewaltigung war oder nicht. Ja, die behaupten ja immer, dass es quasi die sexuelle Selbstbestimmung, Trademark, nicht ausreichend geschützt ist. Weil ja Nein nicht Nein heißt. Und das ist so der Talking Point, den man dazu immer hört. Ich wette, das wird hier wahrscheinlich auch irgendwo drinstehen. Ich kann hier mal kurz suchen nach sexuelle Selbst. Okay. Ja, und das unter diesem Banner läuft das halt normalerweise immer und deswegen halt auch dieses von wegen, die haben ja dann nicht die Wahl, weil ja, keine Ahnung. Also die meinen ja halt eben so von wegen, es ist ja alles irgendwie Vergewaltigung, auch wenn jetzt ja, man da irgendwie unter Druck gesetzt wird oder so, lauter so ein Kram. Also für die ist halt dieses Gewalt, das ist halt sozusagen mehr oder weniger optional, ne? Und ja, Hauptsache, ich meine, das haben wir ja auch schon gemerkt, wenn es um dieses Loose-Modell und diese Sachen da geht, wo ich da dieses PDF hatte vor ein paar Wochen, da wurde ja quasi auch schon dargelegt, dass dieses ganze neue, also dieser ganze Begriff Männergewalt, wie der zuerst hieß, und dann Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, der sich ja auch in dieser Istanbul-Konvention da wiederfindet, der ist halt nur, also der beschreibt quasi diesen Zustand, von dem die meinen, in dem sich Frauen in der Gesellschaft aktuell aufhalten, wo halt eben alles, was gegen Frauen geht in irgendeiner Art und Weise, also das ist mal diese ganze Liste von ökonomische und wie auch immer Schäden, ne, dass die halt alle Gewalt sind, wenn die Frauen passieren, dann ist das alles Gewalt. Und so steht auch in dieser Istanbul-Konvention auch drin, dass da irgendwelche ökonomischen Schäden gegen Frauen auch abgewendet werden sollen und so ein Zeug, was halt eben mit häuslicher Gewalt überhaupt nichts zu tun hat, aber das ist halt bei denen immer eine Schublade. Das ist immer das gleiche Thema und geht halt davon aus, dass ja die Frau ist Opfer, ne, und so weiter und so fort. Ja. Gab es ja hier auch. Die wollen ja eine Anpassung an schwedische Verhältnisse im Grunde. Also, dass die Falschbeschuldigung und die False-Positive-Quote hochgeht. Also, das ist. Wie soll man sagen, viele Rechtswissenschaftler kratzen sich da am Kopf, weil es nicht mehr viel mit Rechtsprechung zu tun hat, also mit der Unschuldsvermutung. Ja, es gab hier auch einen sehr guten Beitrag in diesem Blog hier, Kunsti oder so ähnlich, die hier wohl auch irgendwie wo hatte ich das hier gesehen, hier in Kooperation Novo Argumente, die hatten ja auch so ein paar Sachen von Spiked, mal auf Deutsch übersetzt und nochmal publiziert, wo es ja auch so ein GEMA-Gate-Artikel dabei war, also ein Pro-GEMA-Gate-Artikel und solche Dinge. Und die machen hier wirklich einen ganz rationalen Eindruck. Und dieser Bericht hier, die Remoralisierung des Strafrechts, der bezieht sich halt auch sehr stark darauf, dass halt eben, wie das hier auch schon in der Überschrift der Einleitung beziehungsweise heißt, das hier war Strafrecht immer ein Unterfangen, das als repressiv und eher ungeeignet zur Konfliktlösung galt, soll es nun Menschenrechte schützen. Und zwar nicht punktuell, sondern umfassend. Und das, würde ich sagen, ist auch genau einer der Kerndenkfehler, der heutzutage halt eben viel irgendwie passiert. Das ist genauso wie mit diesem, wenn die Leute von Bildung reden und eigentlich Erziehung meinen, so gibt es halt auch häufig. Also habe ich ganz stark erlebt, so in den Leuten, also auch gerade so im politischen linken Betrieb, so die Leute, die meinen, so alles müsse irgendwie hier Strafrecht, da Strafrecht und dann von anfangen von was von Menschenrechten zu erzählen. Und das ist ja auch gerade wieder bei der Flüchtlingsdebatte da ziemlich stark und auch was diese ganzen Hasssprache-Kram da angeht. Wo man dann irgendwie meint, die Leute hätten ja ein Recht darauf, dass man quasi nichts Böses über sie sagt und das so herum dann quasi den Schluss fassen, dass man dann da irgendwie härter gegen vorgehen müsste, gegen allen möglichen Kram. Mhm. Und deswegen ist das hier ganz interessant. Also das können wir ja später dann auch noch wieder verlinken. Es ist ein ziemlich langer Artikel, aber also ich habe ihn noch nicht ganz gelesen, aber das, was ich gelesen hatte punktuell, war auf jeden Fall sehr sehr gut, sehr, ja, habe ich viel von gelernt, was ich auch noch nicht so gehört hatte. Und es ist auf jeden Fall mal wieder ganz schön, dass das, was also meine Einschätzung war, dann hier auch von jemandem, der da richtig Ahnung von hat, nochmal so ein bisschen zurückgespiegelt zu bekommen, natürlich. Das ist hier von Professor Monika Frommel, die mir jetzt vom Namen ja auch noch nicht so geläufig war. Aber ja, ist auch noch ziemlich neu vom 26. Februar diesen Jahres, dieser Artikel hier. Das Problem mit der Moralisierung von Sexualstrafrecht ist halt auch zum Beispiel, was ganz gern gefordert wird, ist dann eine Todesstrafe für zum Beispiel für Pädophilie. Das Problem dabei ist, dass man für Vergewaltigung mal die Todesstrafe abgeschafft hat. Weil das sonst dazu führt, dass in der Regel immer das Opfer auch noch getötet wird, weil das die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man erwischt wird sozusagen. Und wenn wir dann eine Moralisierung vom Sexualstrafrecht haben und auch so die Forderungen, wie sie jetzt im Raum stehen, haben wir einfach nur dann mehr falsch-positive Beschuldigungen, also dass mehr Leute beschuldigt werden, ohne dass was vorgefallen ist. Und das tut natürlich dann auch einer erhöhten Statistik wiederum der feministischen Verwertungslogik entsprechen, dass er dann natürlich noch mehr Propaganda in die Richtung machen kann. Aber wenn Rechtswissenschaftler irgendwie alle sich einig sind, dass man da genügend macht, dass man zurzeit so eine Reform vorbereitet hat und dass jetzt diese neuen Forderungen eigentlich nur die Reform verlangsamen, wenn man die jetzt schnell umsetzen möchte als Symbolpolitik, da kann einem halt schon irgendwann der Kopf wehtun, wenn man sich das anguckt. Also. Ja, die schreiben halt auch in diesem Blog, dass also das wohl seit 2014 schon angefangen hat. Jetzt diese jüngsten Vorstöße da, was am Sexualstrafrecht zu ändern. Also dieses Ganze mit dem Gewaltbegriff ist natürlich schon viel älter, diese ganzen Sachen. Aber dass sie das da jetzt irgendwie auf den Zettel gekriegt haben, das wird wohl angeblich so 2014 angefangen haben, meint diese Professorin. Ich finde das ganz interessant, dass das sich wegbewegt von einem Schutz der Rechte des Individuums zu einem Schutz des Individuums vor was auch immer dieses Individuum nicht mag. Also das einfach nur diese grobe Herangehensweise ändert sich an den Rechtsgedanken und an wo jetzt das Recht die Bürger schützen soll. Das soll halt nicht mehr die Freiheit, dass man irgendwas machen garantieren, wie es ja in Amerika sehr stark ist. Deswegen sind die ja bei Meinungsfreiheit so absolut, da gibt es ja keinen Kompromiss. Man darf ja alles sagen. Also außer wenn es jetzt halt libelous ist, also Rufmord im Prinzip, das ist dann Spezialfall im Strafgerecht, aber es ist alles praktisch so aufgebaut, dass es dieses Recht garantieren will. Und Deutschland ist da eh nicht so extrem, was das angeht, und dann scheinen wir uns ja, also gibt die Bewegung ist halt eher noch so in die Richtung, dass man sich noch weiter davon wegbewegt, von dem Ausleben des individuellen Rechts. Also es ist das typische Safety versus Security praktisch. Oder nee, was war das? Ah. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Meinst du jetzt diesen Benjamin Franklin-Spruch? Und wegen die Leute, die Sicherheit für Freiheit für Sicherheit aufgeben, werden beides verlieren. Ja, so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob man beides verliert. Kann sein, dass man irgendwann ganz furchtbar sicher ist. Aber man hat halt immer noch, man verliert Freiheiten. Und das ist halt ein ganz komisches Kollektivdenken, wenn man halt wenn man halt der Gesellschaft, oder den Individuen in der Gesellschaft allen kollektiv Freiheiten nimmt und Freiheiten einschränkt, weil ein winziger Teil der Gesellschaft diese Freiheiten ausnutzt, falsch. Also das ist ja genau das Problem. Also das bringt es ganz gut auf den Punkt. Das ist halt das Problem mit der Herangehensweise. Also so von einem Kosten-Nutzen, von einem Kosten-Nutzen-Standpunkt, wenn man das so betrachtet. Das hebt halt die Unschuldsvermutung auf. Also wenn eine Beschuldigung, die im Raum steht, für dich schon Konsequenzen hat, ohne dass es jemand beweisen muss, was passiert ist, hat das nichts mit einem Rechtsstaat zu tun. Und ich meine, das ist ja sogar jetzt schon so, dass die Beschuldigung allein Konsequenzen hat. Also da muss man sich allein nur den Kachelmann angucken. In meinen Augen ein ziemlich widerlicher und unsympathischer Kerl. Aber vollkommen egal, der war nur beschuldigt und in der Öffentlichkeit verurteilt. Auch wenn da vor Gericht nichts irgendwie groß nachgewiesen werden konnte. Ja, der Witz ist ja noch, da hat die Alice Schwarzer hat doch gegen ihn einen Prozess verloren, wo sie, nachdem der Prozess aus war und er von der Vergewaltigung freigesprochen worden ist, hat sie darauf bestanden, ihn weiterhin als Vergewaltiger bezeichnen zu dürfen in der Presse, auch wenn es nicht den Tatsachen entspricht. Ja. Und ist dafür sogar noch vor Gericht gegangen. So. Sie ist dafür, also praktisch er hat's. Sie wollte einklagen, dass sie ihn weiterhin als Vergewaltiger bezeichnen darf, obwohl es nicht den Tatsachen entspricht. Mhm. Ach, also das ist schon eine stark verdrehte Logik, die halt auch irgendwo nur von einem Ideologen kommen kann. Ja. Also. Und das ist mit der jetzigen Rechtslage. Das ist allein schon vom verqueren intuitiven Moralverständnis, was wir haben. So dass, oh ja, die Anschuldigung kommt und da muss ja was dran sein, so ungefähr. Und, ja, genau. Was gibt es denn da für einen Grund sozusagen, ja, weil wir auch immer irgendwie so denken, dass das ja so eine riesen Herausforderung ist für die armen Frauen, sich dann da zu äußern und so ein Zeug. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja, da machen sich angeht, die meisten Leute nicht mal Gedanken drüber, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach intuitiv, dass man, das ist ja ein Ding, was diesem Rape-Culture-Konzept total widerspricht, dass halt den Frauen erstmal intuitiv geglaubt wird und dass dieser Kachelmann dann in der öffentlichen Meinung verurteilt ist. Aber Entschuldigung. Red weiter. Ja, es gibt ja auch nochmal diese Sprüche von wegen so, ja, wenn die Frauen dann nicht hier zur Polizei gehen und so, dann machen die das ja nur, weil sie sich da nicht anhören wollen, so, wo warst du und was hast du angehabt und diesen ganzen Bullshit fahren sie ja dann alle wieder auf, ne? Ja. Und das sind ja auch so Sachen, also es mag ja sein, dass es solche Fragen gibt, weil ja auch also ich wette darauf, ich habe mich letztens auch mal so eine Unterhaltung geführt von einer, die meinte, ja, eine Freundin von mir wurde aber wirklich vergewaltigt und die haben mir nicht geglaubt. Und dann ging das halt so los mit von wegen, zuerst haben die sie gefragt, so, ob das nicht, vielleicht hast du dich nicht doch mit deinem Freund gestritten oder so. Und ich sage, ja, das müssen die halt fragen, ne? Weil ich wette darauf, dass diese Polizeibeamten genau solche Sachen schon erlebt haben. Oder von irgendjemandem erzählt gekriegt haben, der das schon erlebt hat, da in deren Dienstzeit. Weil es gibt so viele Leute, ne, die irgendwem irgendwas anhängen wollen, wegen irgendwelchem Kram, sich irgendwo drüber gestritten haben und dann meinen so, ja, hier, jetzt zeige ich es dir mal richtig. Ne? Und lauter so ein Dreck. Menschen sind einfach böse. Und da muss man leider, das muss man leider als Möglichkeit mit aufnehmen. Und wenn man das nicht macht, dann nimmt man halt eben in Kauf, aber das nehmen die ja alle gerne in Kauf, dass halt eben da lauter Unschuldige dann da in die Räder geraten von diesem ganzen Kram. Die Sache ist halt mit der Polizei, desto unangenehmer die Fragen sind, desto mehr stärkt es deine Position. Dass es natürlich kein Spaßvergnügen ist, dann sich auch noch Fragen anhören zu dürfen, nachdem einem was Schreckliches widerfahren ist. Natürlich ist es unangenehm. Aber damit kommt dann die Person dann auch zu einer gerechten Strafe, die einem das angetan hat. Und wenn man vor sowas zurückschreckt, dann kann man zu einem Psychologen oder Psychiater gehen. Aber dann braucht man nicht das Gesetz aufweichen, dass die Unschuldsvermutung gecancelt wird. Also das geht einfach nicht. Das ist kein Rechtsstaat. Und, normalerweise ja, nicht. Und wenn es Köln nicht gegeben hätte, dann würde ich auch sagen, die Möglichkeit, dass sowas in Deutschland durchkommt, ist gleich null. Aber jetzt, wo das halt eben nochmal wieder so richtig Momentum hat und wo halt eben auch gerade natürlich die ganzen Parteien, so wie die Grünen und die SPD und die CDU, da alle jetzt in der Bringschuld sind, quasi sozusagen hier, warum habt ihr die Frauen alleine gelassen, so nach dem Motto, und das haben wir ja auch schon halt eben oft erlebt leider, dass wenn ich so ankomme, ne, ich sag nur Gamer geht alleine, und hier irgendwie sage, hier, jetzt schützt ihr mal die Frauen gefälligst, dann ist das halt eben so ein Ding, wo ich allen möglichen Bullshit irgendwie mit verteidigen kann. Und ich frage mich halt, ob die Leute sich nie, also man lernt das doch eigentlich, man beobachtet es und lernt das von klein auf, jetzt Schule oder Kindergarten. Wer zum Lehrer rennt und sagt, der hat mich geschlagen, der hat recht. Der andere hat den geschlagen. Pech gehabt. Und das machen Kinder. Ob das jetzt so stimmt, ob das so passiert ist, ist vollkommen egal. Aber und das machen Kinder und Erwachsene machen das genauso. Die nutzen genauso gesellschaftliche Strukturen aus, um anderen eine reinzuwischen. Und das wird halt vollkommen verleugnet mit dieser mit diesem mit diesem Aufweichen von unschuldig bis schuld bewiesen ist. Ja. Ja, und auch dadurch, selbst wenn dann sowas halt eben richtig dann losgeht, ne? Und es dann irgendwann die Leute mal reihen, was für ein Wahnsinn das gewesen ist, dann ja, dann musst du halt eigentlich zu jedem dann gehen, der mal verurteilt war wegen Vergewaltigung, und dann musst du ihn eigentlich fragen, so, ja, war es jetzt einer von den Vergewaltigern oder war es jetzt einer von den Vergewaltigern in Anführungsstrichen? Mhm. Ja? Dann, und dann hast du ja erst recht sozusagen, also dann, was willst du dann machen? Dann kannst du ja eigentlich nur alle dann auf freien Fuß setzen, die unter diesem komischen Gesetz da irgendwie da einen mitgekriegt haben. Und ja, das ist ja dann auch Mist, ne, sozusagen. Also quasi die, also die richtigen Täter, die können sich dann ja nur richtig verstecken hinter so einem Scheiß. Ja. Wenn ich sowas aufweiche. Weil dann weißt du ja nicht mehr, was dahinter steckt. Ne? Jetzt kannst du irgendwie sagen, so, wenn da jemand, wenn das heißt, er hat jemanden vergewaltigt, dann kannst du dir halt was darunter vorstellen. Aber wenn das dann inzwischen da zwischen dann irgendwann nur noch so ein Firlefanz-Kram da irgendwie ist. Ja, dann, so, dass du deinen Partner betrügst und dann bis 8 Monate später rauskommt und es dir dann einfällt, dass du vergewaltigt worden bist. Also, keine Ahnung. Ich meine, in den USA gab es auch schon einen Fall, wo 3 Mädchen einen Taxifahrer für $17 Taxigeld beschuldigt haben, der Vergewaltigung. Der hatte Glück, dass das alles gefilmt wurde, mit genau. Ton. Und dass er da, dann hat er denen gesagt, ey, hier Abrechnung, und dann haben die, oh, nee, und sind dann halt raus und haben gerufen, der hat uns angetatscht, der hat versucht, uns zu vergewaltigen. Ganz abgefahren. Aber das sind immer die tollsten Beispiele, wenn man so einen zweistelligen Geldbetrag schon so ein Pi mal Daumen-Ding auf so eine Anschuldigung machen kann, wie viel es den Leuten wert ist. Ja, und damit tut sich dann halt dann sozusagen die Rape Culture dann auch etablieren durch feministische Hand, die sowas fordert. Tut man dann einfach ein Klima schaffen, wo eine Vergewaltigungsanschuldigung dann auch nicht mehr richtig ernst genommen wird. Und das halte ich für extrem fragwürdig. Also, ja. Ja, und die Sache ist, eigentlich ist dann, in dem Fall waren ja die Frauen die Aggressoren, aber ich glaube, sie sind nicht mal irgendwie, ich glaube, sie sind nicht mal vor Gericht gekommen. Ich bin mir nicht sicher. In dem Fall hatten sie dem Taxifahrer über einen Anwalt dann ausrichten lassen, dass sie so freundlich und großzügig sind, das nicht zu einer Anzeige zu bringen. Ja, super. Weil das ist das Problem. Das ist nämlich nicht strafbar. Falsche Anschuldigung ist nicht strafbar, was okay ist im jetzigen Recht. Aber wenn man es dann noch weiter verschärft und sagt, hier, jetzt muss er beweisen, dass er nicht schuldig ist, ganz ehrlich, dann wird das unglaublich wichtig. Dass man irgendeinen Anreiz schafft, ist nicht, dass das nicht missbraucht wird. Ja. Weil was macht man denn dann, wenn da ein Typ wegen Vergewaltigung beschuldigt worden ist? Und dann kann er belegen, dass er nicht da war. Was weiß ich, er hat genau zu dem Zeitpunkt hat er irgendwo mit der EC-Karte was abgehoben. Oder genau zu der Zeitpunkt war er in einem Dönerladen und ist auf der Sicherheitskamera. Oder irgendwie sowas. Kann das belegen, aber okay, und was macht man dann? Ja, weil dann könnte ich auch hergehen und sagen, ja, ich finde die Wirtschaftspolitik vom Schäuble nicht gut, der hat mich angefasst, aber ja, tun Sie den bitte einsperren. Also sowas kommt halt bei rum. Ja, warum nicht? Weil es dann halt eine bekannte Persönlichkeit ist, ist dann vielleicht noch mehr öffentliche Interesse dabei, aber ja, es ist dann halt eine persönliche Waffe, mit der man Leute aus dem Verkehr ziehen kann. Und das hat also mit Rechtsstaat einfach nichts zu tun. Also, darf ich kurz mal mit einer aktuellen Entwicklung dazwischen gehen? Nein. Oh, Entschuldigung. Laut der neuen Hochrechnung von 18.42 Uhr von der ARD hat die AfD in Baden-Württemberg die SPD überholt. Irgendwie, ich glaube, Solanum war das, glaube ich, der gesagt hat, dass die Leute sich bei diesen Exit-Polls, auf denen die Prognosen beruhen, vielleicht nicht als AfD-Wähler outen würden. Und das, ich finde, die Entwicklung in Baden-Württemberg spricht eindeutig dafür. Die haben jetzt schon 1,6% mehr als in dieser ersten Prognose. Tendenz steigend. Und sie haben die SPD überholt. Also, ja. Wollt ihr den totalen Krieg? Ganz ehrlich, willkommen im Sportpalast. Ich bin ja froh, dass wir nicht die NPD hier überall auch im Parlament sehen, weil das habe ich schon, da hatte ich schon fast Angst, dass das passiert. Da hatte ich eben die ARD auch kurz, die haben gesagt, andere haben in Sachsen-Anhalt 9,1%. Ohne einen weiteren Kommentar und ohne das aufzuschlüsseln. Ich denke mal, dass die NPD da den größeren Anteil dran hat. Ja, das kann gut sein. Ah, garantiert die Piratenpartei. Das kann auch, ja, ich denke. Ja, machen zum Ende an. Ja, okay, wollen wir mal von den schlimmen Sachen zu. Wenn man ins Netz guckt und unter zum Beispiel Hashtag LTW schaut, wie die Leute reagieren, das ist mehr oder weniger deprimierend, weil nämlich diese ganzen Leute, die meinen, wo es lang gehen muss, laden jetzt die übliche Scheiße ab. AfD-Wähler, senken sie ihren Lohn ab morgen unter den Mindestlohn. AfD-Wähler sollten gar nicht abstimmen dürfen. Ihr habt Nazis gewählt. Jetzt kann ich mir endlich 33 erklären. Etc. pp. Also das volle Programm. Ja, was willst du erwarten? Ja. Ich habe das nicht anders erwartet. Ich berichte das hier nur, wie es ist. Also gerade mal nachfragen, ob das Meinungen von, ich sag mal so, Privatpersonen sind oder sind das Meinungen von Leuten, die zum Beispiel in der Presse arbeiten oder von oder aus Parteien sind? Nee, das waren jetzt Privatpersonen natürlich. Mal grob rausgepickt. Es sind auch ein paar Verified-Leute dabei, aber die haben natürlich dementsprechend auch. Der Herr Maas hat geschrieben, über die gestiegene Wahlbeteiligung können sich alle Demokraten nur freuen. Ja, zum Beispiel. Ja, ich meine, die Altparteien, die beklagen sich ja immer über die geringe Wahlbeteiligung. Ist natürlich dann jetzt ein bisschen doof, wenn man die AfD wählt, ne? Ich bin jetzt auch kein großer Fan von denen, aber ich sag jetzt ganz einfach mal, ist doch gut, wenn die Leute wieder wählen gehen. Ne? Das zeigt doch wenigstens ein Politikinteresse. Die Verdrossenheit ist ein bisschen jetzt verschwunden. Ja. Willkommen auf Pol. Ihr wollt Hitler zurück, ich weine einfach nur. Hashtag Hitlerin, LTE. Die Hitlerin, Entschuldigung, hallo, es ist 2016, Leute. Ja, come on, es ist 2016, die Hitlerin. Ja, was ja, soll genau, ich sagen? Jetzt, Frauke Petri sorgt dafür, dass wir endlich keinen Gender Gap im hier Despoten Deutschland. Ja, richtig. Kram es haben. Muss auch, hallo, es ist 2016, Leute. Jetzt habt bitte keine Angst vor einer weiblichen Diktatorin. Ja, wo kommen wir denn da bitte hin? Ne? Ja. Ich meine, Hillary kommt dann auch bald in den Staatenrande. Die werden sich prima vertragen, auf jeden Fall. Ja. Hey, wenn die Frau Kepetri, die könnte den Gender Gap wirklich auf eine. Also, ich habe jetzt die pro-feministische, pro-Flüchtling-AfD-Politik, habe ich gerade mir eine überlegt. Und zwar. Wir nehmen die ganzen Flüchtlinge, das sind ja mehr Männer als Frauen, und wir geben denen Jobs für 5 Cent die Stunde. Ah ja, okay, ja, gut, und weiter. Und das heißt, das sind mehr Männer als Frauen, und das ist so krass schon vom Gefälle, das würde den Gender Gap in Deutschland wahrscheinlich schließen. Das ist eine gute Idee. Ja, also, warum haben wir die nicht einfach viel schlechter, damit der Gender Gap geschlossen wird? Das ist gut nachgedacht. Die ziehen den männlichen Durchschnitt runter. Endlich keine Gewalt gegen Frauen mehr, das finde ich sehr gut. Und dann dürfen die Flüchtlinge auch hier wohnen, ist doch wunderbar. Ja, nein, natürlich. Gewalt gegen Frauen senken wir auch. Wir lassen die einfach 20 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Dann haben die gar keine Zeit mehr, irgendwie da die Eiche durch die Wohnung zu klatschen oder so. Gar kein Problem, ja. Nee, wieso? Den Gender Gap schließen? Nein, das haben wir doch gerade geklärt hier. Den Gender Gap schließen alleine ist ja schon eine Maßnahme gegen Gewalt. Weil echt? Alles, okay. Ja, klar, alles, was Frauen passiert, ist halt eben Gewalt. Ah, und, ja. Ja, wenn man das dann, diese ökonomischen Unterschiede da ausmerzt, dann freut sich die Istanbul-Konvention und alle feiern. Ach so, okay. Ich habe das jetzt so aufgefasst, als wolltest du dir für 5 Cent die Stunde Tüten kleben lassen und dann noch einen für 5 Cent die Stunde einstellen, der den dann mit der Knute auf dem Rücken klopft, wenn die halt zu langsam sind oder so. Ja, dass sie halt bloß nichts anderes machen, außer Tüten kleben. Na gut, gegen Männer okay. kannst du ja ruhig prügeln. Das sind nein, ja das ist, du kannst nicht rassistisch oder gewalttätig gegen Männer sein, das ist alles. Ne? Das haben wir doch alles jetzt gelernt. Ja. Ich weiß nicht. Aber ich finde halt, ich habe gerade mal durch den Hashtag durchgeschaut. Also ich finde halt immer diese Verachtung dann für so AfD finde ich dann immer ganz lustig, dass niemand wirklich auf die Punkte, die sie vorbringen, eingeht und sie vielleicht mit einer Diskussion sozusagen entwaffnet und versucht, da eine Meinung zu ändern mit einer Diskussion, sondern einfach nur so abverurteilt, moralisch von oben runter und sagt, nee, ja. Das, was du jetzt hier zusammengedacht hast, das ist absoluter Schwachsinn und ja. Dass du das überhaupt geäußert hast, ist jetzt das schon... Also und das ist halt der Grund, warum die AfD überhaupt so groß geworden ist. Also es tut mir leid. Amerikanische Verhältnisse sind das jetzt schon. Hier bei uns. Also da bei den amerikanischen Wahlen gibt es das alle 4 Jahre, denselben Scheiß so. Ja. Alle sind so großspurig von wegen Republikaner, dies, das, jenes. Und dann bleiben sie alle wieder zu Hause, weil sie keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen auf dem Dienstag im November. Mhm. Und dann kriegen sie hinterher jetzt Zeug. Und dann zusätzlich hast du noch diese ganzen komischen Distriktänderungen da drin, die alle dafür sorgen, dass das auch bei diesem Repräsentantenhaus und so Wahlen da sowieso so wenig wie möglich Sitze gibt, die überhaupt... Ja, also man muss das ja so sehen. Die AfD ist ja natürlich keine Altpartei oder sowas in der Art. Das ist eine Partei, die als Reaktion auf die beschissene Flüchtlingspolitik groß werden konnte. Ich glaube, entstanden ist so schon früher. Ja. Und das ist halt eben der wesentliche Unterschied zwischen den anderen Parteien. Ja. Und jetzt muss man halt mal eben gucken, sind es weiter nur noch die Krakeler oder steckt da überhaupt irgendwas dahinter? Ja, ja, das Interessante an der AfD ist ja eigentlich, dass, also die waren ja schon mal unwichtiger. Also ja. Zur Bundestagswahl haben sie ja keine 5% geholt, obwohl sie ja kurz davor waren. Und hier so Leute wie der Lucke und diese ganzen Menschen da, wo es anfangs irgendwie hieß, hier Professorenpartei und so ein Kram. Ja, das war noch, genau. Die alle mittlerweile weitergezogen. Ja, die sind jetzt bei Alpha, richtig. Und jetzt startet diese Partei groß durch. Und das ist ja dann doch schon... Ja, also ich rechne eigentlich damit und auch das, was hier die Katharina Nukun da in den Wahlprogrammen gelesen hatte und so ein Zeug, da ist, glaube ich, viel so seltsame, esoterische Menschen da irgendwie bei. Also ich erwarte da eigentlich keine großartig rationale Politik von denen. Also ich sag mal, die waren jetzt ein gutes Ventil für die Leute, die halt sauer waren, aber ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass die so den Piratenkurs gehen werden, ne? Dass sie sich alle gegenseitig dann halt eben Beinchen stellen für ihre eigenen Ziele und so weiter, das Ganze sich dann halt verläuft und die immer unbedeutender werden. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Also. Die Reaktion ist aber echt interessant, dieses Generalverurteilen. Ja, weißt du, warum diese Reaktion so ist? Weil, pass mal auf, ja, die ganzen alten Parteien, die haben es megamäßig verbockt, die ganze Flüchtlingspolitik, die Integration, alles komplett verbockt, die haben kein Standbein mehr, außer ihre moralische Überlegenheit, ja, ja. Und der einzige Grund, warum die sich jetzt immer noch dahinstellen und sagen irgendwie, ja, das sind die Bösen, wir sind die Guten, ist halt eben, weil sie sich moralisch überlegen fühlen, ja, weil es ist halt eben deren Gedanken, mehr haben die momentan eben nicht, ja. Ja, also der ganze Sinn und Zweck von der Flüchtlingspolitik war ja eigentlich moralisch angelegt, ne, es hieß ja die ganze Zeit so, ja, wir müssen das jetzt machen, und wir schaffen das, weil wir müssen das ja schaffen, weil die ganzen Leute sind ja alle in Gefahr und wir sind und das fing ja auch alles an, um euch nochmal zu erinnern, mit diesem Jungen am Strand da, ne? Das war ja so dieses Ding, wo es dann plötzlich irgendwie, das war ja so das Fukushima, was dann dazu geführt hat, dass dann Frau Merkel nochmal wieder ihre Meinung geändert hat. Ja. Und so prinzipiell ist halt natürlich dieses. Ja, sie lassen sich halt in allen Ecken und Enden ihre guten Absichten missbrauchen. Ne? So speziell, das ist auch so speziell so ein naives deutsches Problem mittlerweile. Vielleicht auch durch diesen ganzen Geschichtskram oder so, dass wir alle irgendwie meinen, so keiner hat irgendwie böse Absichten, es sei denn, er ist rechts. Ne? Ja. Und alle Leute und Religion ist sowieso total cool, da gibt es überhaupt nichts Schlechtes dran so und dieses ganze Zeug. Ne? Und, aber ich finde die Parallele zu Amerika finde ich extrem interessanter, also zu Trump jetzt spezifisch, weil da ist es ja auch immer, oh, du willst irgendwie, mein Vater hat gesagt, er wählt Trump, ich bin raus aus der Familie und so ein Kram. Ja. Und das ist genau, und genau das stärkt Trump, weil nicht mit ihm diskutiert wird. Wenn man Trump hinstellen würde und mit ihm diskutieren würde, dann wird er zusammenklappen. Der hat ja irgendwie eine Debatte mit Bernie Sanders, hat er ja abgesagt. Weil, weil er wird ihn wahrscheinlich auseinandernehmen. Der kriegt ja jetzt eh momentan richtig dicke Flak, so, ne? Einmal wegen dieser komischen, das hatte ich auch ins Forum geschrieben, dieser Geschichte, wo dann halt eben sein Kampagnenleiter angeblich die Breitbart-Reporterin da irgendwie grob angefasst hat und so, und das wurde drauf gebauscht und dann kam halt eben die eine Demo in Chicago, nicht Demo, die Ankündigung in Chicago, die abgesagt werden musste. Da können wir später nochmal, dieser Effekt, das ist halt genau das mit der AfD. Okay, sagen wir mal, ich bin ein islamkritischer Deutscher und ich bin mit der jetzigen Flüchtlingspolitik nicht zufrieden. Wen kann ich wählen? Ja, das ist halt CDU, eben die Frage. Raus. SPD raus. Grüne raus. Linke total raus. FDP, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die zur Flüchtlingsdebatte stehen. Ja. Die wahrscheinlich noch am ehesten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe. Es macht auf jeden Fall Sinn, aber bei diesen Sachen, da denke ich mir halt auch wieder so, also es geht halt irgendwie um Eingliedern von den Leuten, die eingegliedert werden können, genau gucken irgendwie, wer überhaupt Flüchtling ist und so ein Zeug. Also ja. Es ist schon nicht so irre, dass man irgendwie sagt, wir müssen hier jeden irgendwie aufnehmen oder so. Ja, nee, aber das... Ich weiß nicht, wie die Partei reden würde, wenn die im Moment gerade eine Koalition mit Frau Merkel im Bund hätten. Ja. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Aber das ist halt, da ist die AfD, ist auch ein ähnliches Problem oder Phänomen wie mit den Piraten. Die Piraten waren ja auch so eine Single-Issue-Partei. Im Prinzip erstmal. Bis sich dann halt ein bisschen mehr draus und also, das verwässert ist so ein bisschen. Aber und das ist jetzt mit der AfD im Prinzip auch so. Dass dieses Thema interessiert viele Leute. Viele Leute haben da eine Meinung zu und niemand sieht seine Meinung anscheinend repräsentiert. Oder was heißt niemand? Jetzt sind es jetzt nicht so extrem viele, gerade bei den Wahlen spezifisch, aber viele, und die treibt es dann natürlich zur AfD. Entschuldigung. Ist okay. Gesundheit. Das kam zu plötzlich. Und dadurch, dass es nicht diskutiert wird und dadurch, dass die anderen Parteien nicht wirklich eine Alternative bilden, verstärken die das Phänomen nur noch. Und dann finde ich es halt vollkommen heuchlerisch, wenn jetzt die großen Parteien hier rummäkeln und auf den Wählern rumhacken. Ja, die sollen Verantwortung übernehmen für die Politik, die sie machen. Weil das hat zu dem Wahlergebnis geführt. Weil ich habe, ehrlich gesagt, ich finde es schön, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, aber ich habe kein Verständnis dafür, dass es nicht thematisiert wird, dass es was mit NATO-Kriegen zu tun hat, dass die Leute auf der Flucht sind. Der Assad musste gehen, damit von Katar eine Gaspipeline in die Türkei gebaut werden kann und wir nicht von russischem Gas abhängig sind. Das sind unsere Energie-Pläne, wie wir unabhängig von Russland werden. Das ist letztendlich der Grund, warum Assad gestürzt worden ist. Da die Rand Corporation, der Think Tank, der den Irakkrieg von Bush Senior vorbereitet hat, und die Brutkastenlüge in die Welt gesetzt hat. Der Think Tank hat 2008 ein Papier rausgegeben, wie man die Regierung in Syrien stürzen kann und wie man hier Milizen unterstützen muss, die auf dem Gebiet dort aktiv sind. Man hat dann den arabischen Frühling und tut dann Leute mit Waffen dort ausrüsten und dann wird das Land dort unten vernichtet, wegen unseren Interessen, und dann wundern wir uns, dass Flüchtlinge herkommen. Ja. Und das wird halt nirgendwo thematisiert. Und für mich ist das halt irgendwo irgendwie schon fast lustig, dass wir das Flüchtlingswerk von der UN vorher nicht unterstützt haben, plötzlich der kleine Junge am Strand als Foto durch die Medien geht und wir uns plötzlich für Flüchtlinge interessieren. Vorher hat uns das Menschenleben von den Syrern nicht interessiert. Und jetzt machen wir dann plötzlich so einen PR-Spagat in meinen Augen, dass wir dann alle aufnehmen. Ich meine, ich finde es gut, dass wir sie aufnehmen, aber dann muss man auch mal über NATO-Kriege und Energieabhängigkeit reden und nicht nur über Flüchtlinge. Einfach. Also das Ding mit dem Jungen am Strand, das war fast schon so ein Wag the Dog-Moment. Mhm. So. Ja. Das ist alles abgefahren. Ja, und diese Diskussionen fanden ja zumindest, also ich erinnere mich noch an der Piratenpartei, da ging das schon Jahre vorher mit diesem Ganzen von wegen, ja, es muss doch alles anerkannt sein als Fluchtgrund und die Europäische Agentur Frontex hier und Frontex da und hier Festung Europa und diese ganzen Sprüche. Also das habe ich mir da schon Jahre vorher angehört. Und deswegen, also das ist in diesem linken Lager und auch bei den Grünen halt eben, da ist das schon über Jahre gereift, so dieses von wegen, hier ist doch alles prima und so ein Zeug. Ja. Und wenn ich mir jetzt halt eben angucke, hier diese ganzen, also es gab jetzt auch mal wieder einen öffentlichen Rundfunk, jetzt mittlerweile so ein paar Sachen, wo sie da so Einzelgeschichten halt irgendwie gezeigt haben und wo dann so einer da irgendwie auf einer Nordseeinsel da unterkommen muss, weil das halt so der Raum ist, dem sie zugeteilt haben und der dann so sagt, so ja, ich bin nach Deutschland gekommen, um hier irgendwie Geld zu verdienen für meine Familie und wenn ich das jetzt hier nicht kann, dann gehe ich halt wieder zurück nach Afghanistan. Ja. Wo ich dann auch so dachte, ja, du bist ja ein geiler Flüchtling, ne? Weil ich mir nämlich so die Leute angucke, die ich so kenne, halt eben hauptsächlich so Leute, die aus dem Iran abgehauen sind, ne? Und die reden nicht so, so nach dem Motto, ja, bin ich nach Deutschland gegangen und wenn es hier nicht klappt, gehe ich halt zurück in den Iran. Ja. Sondern, also, ja, ist schon heftig. Also eine, die ich halt kenne, meint so immer, sie wäre heimatlos, ne? Obwohl die halt schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebt. Und so ein Zeug, das ist halt ganz anderes Gerede da. Also das Wort Flüchtlinge, also beim besten Willen, kommt für diese Leute eigentlich nicht richtig in Betracht. Also jetzt zumindest nicht alle natürlich, aber einen großen Teil davon. Das wird aber natürlich immer gerne so gesagt, weil das ja dann wieder so dieses aufbaut, so nach dem Motto, ja, das ist ja jetzt so ein Leben- und Tod-Ding. So nach dem Motto, wenn wir die nicht aufnehmen, dann sterben die alle. Aber ja, aber das mit dem Leben- und Tod-Ding, ich finde es total lächerlich. Es verhungern 8 Millionen Menschen jedes Jahr. Darum kümmert sich doch niemand. Und das ist ein politisches Problem. Das ist kein, also das ist ein Problem, was man politisch lösen könnte. 8 Millionen Menschen verhungern jedes Jahr. Ja, und vielleicht also, ist es halt auch ein Problem mit den Regierungen, die Leute da vor Ort haben. Ne? Ja. Das mit dieser ganzen Entwicklungshilfe und so, das läuft ja leider auch nicht so wunderbar, dass man sagt, wir geben da jetzt so und so viel Euro hin und dann sind das so und so viel Euro, die da irgendwie vor Ort dann Leuten zugutekommen, die da irgendwie was essen wollen. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie viele Leben das gekostet, also dieses Refugees Welcome gekostet hat, an den Leuten, die da übers Mittelmeer übersetzen und dann da in irgendwelchen Stürmen umkommen. Weil sie dann, oh ja, da haben wir ein gesichertes Leben praktisch dann in Deutschland oder was ja, weiß oder ich. Aber das Boot und dann setzt es sich aufs Boot und ertrinken. Irgendwelche Islamisten auf die Idee kommen, wir können ja alle Ungläubigen runterschmeißen vom Boot. Das hat es ja auch schon gegeben. Ach, na, noch besser. Wobei das doch so eine deutsche Mentalität ist. Wenn du die Balkanroute anguckst, wie weit es ist, da kommen halt nur die Stärksten und die Fittesten durch. Weißt du? Oh Mann, ja, aber es ist doch so. Also ich finde es total erbärmlich, dass man die Leute mit einem Boot rüberholt. Ich habe mir von Anfang an gedacht, man muss hier so ein Fährenschiff hinschicken oder die Leute mit dem Flugzeug holen. Aber das kann nicht sein, dass man das akzeptiert, dass die Leute mit Booten kommen. Die Leute, die mit Booten kommen, direkt zurück. Kein Wenn und Aber. Leute werden aufgenommen, Flüchtlingscamps unterstützt, aber du lässt die Leute einfach nicht so rüberkommen. In Australien haben sie keine Leute, die halt im Meer versinken. Also wir tun halt auch die Balkanländer ruinieren mit organisierter Kriminalität, wo dann die Schleuser Netzwerke aufbauen. Also es ist eine vollkommen verfehlte Politik. Wenn man humanitär was machen möchte, kann man das gerne machen. Und das ist auch meine Politik, die ich gerne sehen würde. So wie wir das aber gemacht haben, finde ich das völlig daneben, also komplett daneben. Nee, vor allem, weil es ja auch vollkommen undiskriminiert Leute aus Pakistan zum Beispiel kommen dazu und nicht zu geringen Anteilen vor allem. Also das waren ziemlich hohe Prozentanteile von Nicht-Syrern zum Beispiel. Also es ging ja eigentlich ursprünglich um die Syrien-Sache. mit dem Flüchtlingskram. Aber es kommen jetzt halt die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge oder wie ich sie auch gerne nenne, Immigranten. Was einfach, ja, sind sie einfach. Es sind keine Flüchtlinge, wenn die nicht vor Kriegszuständen fliehen, sondern hier hinkommen, weil sie ihr Geld verdienen wollen. Dann sind das keine Flüchtlinge. Und das wird halt auch nicht ordentlich angesprochen teilweise. Das ist ein riesiger Prozentsatz von den Leuten, die hier aufgeschlagen sind. Und dann wird nicht ordentlich thematisiert, dass von den Leuten, die hier Asyl beantragt haben, unglaubliche Mengen unter den Tisch gefallen sind, die einfach jetzt, wo niemand mehr weiß, wo die sind. Und wir nehmen schnell mehr Leute auf, als wir verarbeiten können in der Bürokratie. Das ist auch Mist. Also ich habe die Meinung, dass wir locker 2 Millionen Menschen aufnehmen können, 3 Millionen Menschen, aber halt nicht mit so einer unglaublich ineffizienten Regierung, die das nicht hinbekommt, die das auch nicht mit den europäischen Partnern abspricht. Also, wenn du mit mir Europa meinst, dann hast du sicherlich recht, aber wenn du mit mir Deutschland meinst, dann hast du sicherlich nicht recht. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber Niedersachsen ist ein Flächenland. Und wenn ich mir hier schon alleine anhöre, wie das so von den Unterbringungsmöglichkeiten und so weit eben ist, dann ist hier kein Platz für 2 Millionen Leute, also in Deutschland jetzt. Und in Deutschland allein. Man muss halt auch sehen, dass das zu Lasten halt der unteren Einkommensklassen gehen würde. Ja, natürlich. Das kann überhaupt nicht sein. Also du kannst jetzt schon kaum eine Wohnung bezahlen und verdien mal 8,50 Mindestlohn und mach einen normalen Job und guck mal, was dann am Ende noch in deiner Kasse ist, wenn die Steuer und die Krankenkasse zugegriffen haben. Und dann bezahl noch eine Wohnung und dann guck mal, was du für ein tolles Leben führen kannst, wie weit du vom Hartz-IV-Empfänger entfernt bist im Endeffekt. Also so weit ist es nicht. Und das ist einfach so. Also wir können gerne Leute aufnehmen, aber es muss halt auch irgendwie klar sein, dass das temporär ist, meiner Meinung nach. Also da kommt auch noch mal meine eigene Erfahrung dazu, dass ich hier in meiner Stadt echt immer weniger Lust habe, rauszugehen, weil ich mich hier nicht mehr zu Hause fühle. Es wird ja immer gesagt, Überfremdung ist irgendwie eine Einbildung und lala. Aber jeden, der das sagt, den würde ich echt gerne mal einladen, hier eine Stunde mit mir durch die Innenstadt zu gehen, um mir zu sagen, wo hier der Unterschied ist zu irgendeinem anderen Land auf der Welt, außer den Fachwerkhäusern hier und da. Ja, die gibt es bei dir wenigstens noch. Ja, aber also, bei mir ja auch nur wenig. Wir sind hier auch zu über 90% zerbombt worden. Das ist hier eine der hässlichsten Städte, die es gibt. Und alles Alte ist wieder aufgebaut, plastikmäßig. Aber mich nervt es einfach. Also da bin ich ganz ehrlich. Und das hatte ich früher nicht das Gefühl. Ich habe früher das als Bereicherung empfunden. Aber inzwischen ist es so dominant und so erstickend dominant auch irgendwie, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, mich hier bei mir zu Hause zu befinden. Und das ist ein Punkt, der ist biologisch meiner Meinung nach, beziehungsweise sehr tief in der Psychologie des Menschen vergraben, dass er nun mal gerne in seinem Stamm lebt. Also das ist einfach, ich glaube einfach, dass das ein Unbehagen erzeugt, wenn ich zu viele Leute um mich rum habe, die ich irgendwie nicht zu meinem Stamm rechne, sozusagen. Ja, und ich glaube, das ist mittlerweile in jeder Großstadt so. Also ich weiß nicht, wie es im Osten vielleicht eher nicht so, aber zum Beispiel, wenn ich in Hannover in die U-Bahn steige, dann ist auch Deutsch Fremdsprache. Mhm. Und das interessiert auch keine Sau, da wird einfach sich laut unterhalten und telefoniert und so ein Zeug, ne? Und das hast du dann halt einfach so hinzunehmen. Markus, du hast da einen ziemlich guten Punkt gebracht mit dem sozialen Wohnungsbau. Das ist auch ein Grund, warum hier SPD einfach abgewählt wird, weil der soziale Wohnungsbau nie irgendwie ein Thema war in den letzten Jahren. Also die wurden so stark abgebaut wie noch nie in der Bundesrepublik in der Geschichte. Und wir haben vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der hat den Armutsbericht vorgelegt, dass das Medianeinkommen niedriger ist. Also Medianeinkommen heißt, das mittlere Einkommen, 50 Leute haben mehr, 50 Leute haben weniger, das ist das mittlere Einkommen. Und dann meinte der Spiegel, dass das eine Schlechtrederei vom Wohlstand in Deutschland ist, der dann den Dreisatz nicht verstanden hat und meinte, wenn man sagt, dass es in Deutschland Armut gibt, dann tut es nur der AfD in die Hände spielen. Und sowas Ähnliches gab es vom Handelsblatt, wo ich mich dann frage, ob die Leute den Bericht überhaupt gelesen haben und wissen, was ein Medianeinkommen ist. Weil die Leute sind ärmer. Wir haben Wirtschaftskrise gehabt 2008. In dieser Krise haben nur das oberste 1% an Geld verloren. Die restlichen Prozent der Gesellschaft haben seit 2001 netto jedes Jahr weniger auf der Hand. Und man sieht dann halt Protestwähler dann irgendwann auch sehr viel eine AfD wählen, wenn die Leute einfach immer weniger und weniger haben. Also ja, das ist... Und da gibt es so schöne Schlagzeilen wie, dass die Leute aus ihren Sozialwohnungen rausgeschmissen werden und dass dann da Flüchtlinge reinkommen. Ja, das habe ich aber bisher auch nur unbestätigt gesehen. Ne? Ja, na gut, dann sagen wir das mal mit unbestätigt, aber na gut. Man kriegt ja auf den sozialen Medien, was das angeht, viel bekloppten Kram angeschwemmt. Ja, das ist schon wahr. Das ist auch alles, also zum Beispiel, da gibt es hier in Hannover auch so ein Reizthema. Es ist hier so ein Dauerzeltlagerplatz, wurde hier eingerichtet, schon vor, ich glaube, es ist schon mehrere Jahre mittlerweile alt. Und da campen halt irgendwelche Leute, deren Asylantrag, soweit ich weiß, schon abgelehnt ist oder irgendwie so. Und die campen da auf jeden Fall. Und da gibt es natürlich auch dann Leute, die sagen so, ja, das muss man jetzt auflösen, so langsam mal. Und dann gibt es natürlich sofort Leute, die dann reinbrüllen, so nach dem Motto, ja, unmenschlich. Kein Mensch ist illegal. Ja, und ne, das ist halt auch so ein Ding. Und dann gibt es natürlich auch wieder so die Arschlöcher, die irgendwie meinen, so, ja, da müssen wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Feuer legen oder irgend so ein Zeug. Und es ist halt nur ätzend so. Es ist eigentlich für alle Leute, es ist kacke und normalerweise, ja, fragt man sich dann bei sowas auch wieder, so hätte man das vielleicht mal früher irgendwie unterbinden müssen oder so, bevor das so zum Dauerzustand wird oder, ich weiß es nicht. Es ist einfach, ja, es sind einfach beschissene Situationen, ne? Und da kannst du dich dann halt eben immer natürlich so Captain Hindsight-mäßig hinstellen und sagen, so, ja, hätte, sollte, konnte, würde und ihr seid alle scheiße und wenn es endlich mal so laufen würde, wie ich das will, dann wäre alles in Ordnung. Ja, das wäre es auch. Aber, ja, das weiß ich nicht, ob das so wäre. Und ja, das sind halt immer so die Dinge, in vielen Punkten sicherlich, aber auch nicht in allen. Ja, das stimmt. Also. Aber das ist auch traurig, dass so eine Landtagswahl ist ja eigentlich was ganz anderes. Ne? Die hat ja mit der Bundespolitik erstmal so viel nichts zu tun. Ja, aber bei den Leuten schon. Also, ja, aber es gibt gar nicht weiter mit. Die wissen gar nicht, was macht der Bund, was macht das Land. Die wissen das alles nicht. Das ist so, ja. Und das ist schon richtig. Und ich meine, gut, auf deiner Seite, ne, gibt es ja auch so Unterschiede. Also, es ist ja auch allein im Abschneiden der Grünen jetzt bei den unterschiedlichen Landtagswahlen. Das ist ja nicht gerade so einheitlich, ne? Naja, für mich sagt das aber irgendwie überall, dass die Linke so ein bisschen, glaube ich, ausgestiegen ist. Bei Grünen, SPD, Linke, die großen Verluste sind alle so... Ja, es würde mich sogar noch nicht mal wundern, wenn viele von den Leuten, die früher die Linke gewählt haben, also die Wählerwanderung ist ja immer ganz interessant. Und da gab es ja auch schon zur Bundestagswahl viele Leute, die da von links zur AfD gewandert sind. Das sehe ich in Sachsen-Anhalt auf jeden Fall, glaube ich schon, dass das passiert ist. Also irgendwo müssen die 23% ja herkommen, das können nicht nur Nichtwähler gewesen sein. Also ich habe von links diesmal jetzt die FDP gewählt und ich habe mich richtig schmutzig gefühlt. Richtig schmutzig. Also ja, aber das ist halt eben, was wählst du denn auch? Was hast du denn dieses Mal auch wählen können? So, ja? Ich meine, die Altparteien mit ihrer missglückten Politik, die sind nicht in Frage gekommen, persönlich für mich, AfD war auch nicht wählbar, ne? Es wird eng, so, weißt du? Wie war es denn jetzt eigentlich im Wahllokal? Ja, wie war es denn im Ländle? Es war ganz interessant, also ich muss jetzt nochmal kurz sagen, ich war kein Wahlhelfer, sondern ich war Wahlbeobachter, Unparteiischer, ja, das kann jeder machen, der kann sich da hinstellen, sich das mal kurz angucken und so und fertig, ja, ich glaube für... Die Chris wird es wahrscheinlich bestätigen können, als Wahlhelfer musst du, glaube ich, auch irgendeine Mindestqualifikation haben, zum Beispiel dich damit auskennen und so weiter. Vertrauenswürdig sein, bla bla bla. Holen sich da irgendwen, ja. Das ist auch, also ich weiß nicht, wie das Bundesland ist, aber in Niedersachsen wirst du halt einfach verpflichtet und dann musst du da erscheinen. Ja, also bei uns war es so, dass da schon anscheinend sich genug Leute gemeldet haben. Mir hatte man im Vorfeld gesagt, ja, schreib die mal an und so, weil die sind froh um jeden, der das freiwillig machen will. Okay. Aber hat halt leider nicht so geklappt. Ist egal, ich habe mich da kurz hingestellt, mir das kurz angesehen und so, es waren halt 4 Leute da, yay, und habe halt eben meinen alten Zettel vom Chaos Computer Club rausgekramt und geguckt, was ich da nochmal alles beachten muss. Also damals ging es ja zum Beispiel auch um diese Wahlautomaten und so, das hatten sie jetzt nicht, da war jetzt nur eine Wahlurne. Habe dann trotzdem nochmal geguckt, ob da die Siegel okay sind, ob halt die Wahlhelfer, ob die unparteiisch sind, ja, also halt nicht irgendwie versuchen, kurz nochmal 1-2 Sätze mit den Leuten, die wählen gehen, auszutauschen, ne? Also das ist ja halt hier auch ein bisschen persönlicher, man kennt sich, ich habe auch viele gesehen, die ich persönlich kenne und so, aber über Politik hat man sich seltsamerweise nicht unterhalten. Naja, und diese Wahlhelfer dürfen da zum Beispiel auch, damit sie halt eben nicht Werbung für irgendeine Partei machen, wenn sie zum Beispiel einer angehören, Pins tragen oder einen Kuli mit Parteienlogo drauf haben und solche Sachen habe ich mir kurz angesehen, es war aber auch alles komplett in Ordnung, ja. Was in Bezug zu unserem Wahlkreis natürlich sehr interessant war, war der Freitag, ja, das habt ihr eventuell auch mitbekommen, dass halt irgendwie die Wahlergebnisse für Freiburg und die umgebenden Wahlkreise schon feststanden, ja. Warte. Und zwar gab es wohl eine App, die man sich aufs Handy ziehen konnte, mit der man halt die Wahlergebnisse sich aktuell anzeigen lassen konnte. Und viele Leute, die diese App schon auf dem Handy drauf hatten, haben dann irgendwie festgestellt, Freitagabend, dass da schon die ganzen Wahlergebnisse drauf standen. Ja, halt eben wirklich im Detail die einzelnen Wahlkreise aufgeführt und dann halt eben 233 stehen dafür und so, ne? Ja, ja, und da hieß es dann natürlich, oh, das ist ein abgekatertes Spiel und AfD schafft nicht mal 5% Hürde und das hätten die wohl gerne und so, ja. Und gut, am Ende hat sich dann halt rausgestellt, dass es halt ein Testlauf für die App war und die hatten wohl Wahlergebnisse von 2006 benutzt dafür, ja, um halt eben ein möglichst realistisches Ergebnis zu erhalten, wie diese App jetzt funktioniert und wie sie läuft, ja. Ist natürlich ein bisschen fragwürdig, weil ich meine, 2006 gab es die AfD nun mal noch nicht, ja. Ist halt die Frage, wen sie denn da ersetzt haben, NPD oder so, weiß ich nicht, ja. Aber ist, natürlich hat das dann im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt und so, aber man sieht ja heutzutage auch zum Beispiel an den Hochrechnungen, dass das Ergebnis komplett anders ausgefallen ist, als es da jetzt am Freitag gezeigt wurde. Also kann man schon davon ausgehen, dass es nur eine technische Panne war. Ja. Und ich meine, ja, schon krass so, ne? Wenn ich mir das jetzt hier gerade mal angucke, irgendwie in Sachsen-Anhalt ist die AfD bei, was war das, 20% schon, 22? Also da ist ja eine Regierung eigentlich, oh scheiße, 23,1%, also eine blau-schwarze Regierung ist ja sicher schon eigentlich, oder? Naja, wenn die das denn machen würden, also ich glaube schon. Rot-Rot-Blau. Also vor allem finde ich das irre, da ist ja sonst gar nichts möglich im Endeffekt. Ja. Also auch wenn sich hier irgendwie egal. Also wir wählen keine Regierung, es müssen Neuwahlen geben. Könnte passieren. Ach, genau. Das könnte ist passieren. Etwas. Tut mir leid. Damit schießen sie sich ins Knie. Ja, ich hatte da gerade noch einen wichtigen Aspekt vergessen zu diesem Vorfall am Freitag. Stimmt, deswegen habe ich das ja eigentlich überhaupt erst angesprochen. Und zwar eventuell kann es, weil das halt eben ein das Wahlergebnis beeinflussender Vorfall war, eventuell wird versucht, also ich könnte es mir vorstellen, dass halt eben gesagt wird, nein, es war eine fehlerhafte Wahl und wir müssen nochmal wählen. Das wird es nicht geben. Das wird es nicht geben wegen irgendeiner App, die da irgendwie ein paar Leute da irgendwie hatten. Das wird es nicht geben, nee. Glaubst du nicht, dass es genug Leute gibt, die sich deswegen in die Hose scheißen und das fordern werden? Absolut nicht, nee. Und selbst wenn die das fordern, das wird nie im Leben durchkommen. Und ich glaube, jede Neuwahl erhöht den Anteil an AfD. Ja. Weil noch mehr Leute sagen, ja, hör doch auf mit dem Scheiß. Ja, das kommt alles als unehrlich rüber am Ende. Ich frage mich halt, wie es jetzt auf der politischen Ebene dann läuft, sobald irgendwelche Sachen beschlossen werden sollen und wenn die AfD einen guten Vorschlag macht. Ich habe übrigens sagen dann alle Leute, okay, wir machen das jetzt nicht, weil das von der AfD kommt. Und wenn das passiert und dann nur dann schlechte Vorschläge durchkommen, weil die AfD für die Guten war, dann wird es richtig lustig. Was wir auf jeden Fall auch machen könnten, wäre so eine Art geduldete Minderheitenregierung. Also wenn jetzt da in dem Bundesland irgendwie CDU und SPD oder so sagen, ihr liebe Grünen, liebe FDP und so weiter, habt ihr was dagegen? Wenn wir jetzt quasi, obwohl wir nicht mehr als 50% haben, hier irgendwie eine Minderheitenregierung machen. Die haben nur 40 zusammen. Ja. Und die müssten, ja gut, die könnten mit Grünen und FDP, ja, aber Grüne, also guck mal, die haben 40, die haben gerade mal kurz über 50%, wenn FDP, Grüne, SPD und CDU zusammenarbeiten. Ja, fast rot, rot, schwarz. Die sollen mal über ihren eigenen Schatten springen. Die Linke und die CDU, die sind füreinander geschaffen. Ja, genau, wenn die CDU schon mit den Grünen koalieren kann, dann wahrscheinlich auch mit der Linken. Ja, ernsthaft. Müssen einfach schnell ein paar Pfarrer anheuern, dass sie die Linken alle taufen und dann geht das schon. Für die Linken gibt man dann eh hier das Hanf frei und dann interessieren die sich eh nicht mehr so arg. Nein, Quatsch. Blutwurst. Ne. Ja, okay, gut, das sind jetzt erstmal von den Sitzen her müsste es doch klappen, CDU und Linke. 56, ja. Das haben wir ja schon gemeint. Bam! Jetzt, also bei Sommeraussage muss ja aufpassen, dass der Merkel nicht der Kebab im Hals stecken bleibt, ja. Also. Hey, AfD doppelt so viel Sitze wie SPD. Das ist echt der Hammer. Hardcore, oder? Ist echt ist hardcore. Hardcore. Ja. Nee, noch besser hier, meine Lieblingskombination wäre, Moment, das wäre Linke zusammen mit AfD und FDP. Ja, hier ist relativ klar, was passieren wird. Das klappt ganz knapp nicht, da brauchen die noch die Grünen. Eine schöne große Koalition, sonst nix. Ja, natürlich. Oder hier CDU, Grüne und FDP machen endlich mal Jamaika. Ja, ich meine... Und in Bavü... Ja. Schwarz-Grün, ne? Vor allem mehr Sitz, als sie es machen lassen. Und wenn die, ja, da ist halt immer noch die Frage, ob die CDU zu ihrem Wort steht und sagt, wir werden kein Juniorpartner, aber eigentlich haben sie ja jetzt keine Chance mehr. Ich hab da ins Wahlprogramm geguckt, bei der CDU stand, die CDU liegt niemals unten. Ja. Selbst Grüne, SPD, FDP reicht gerade so nicht. Das ist krass. Ja. Hey, ja, ja, ja. Aber geil für die Demokratie. Ja, bedingt. Ich weiß noch, als das letzte Mal versucht hat, die SPD sich in Hessen auf so eine Minderheitsgeschichte einzulassen. Was das für ein Debakel war. Weiß nicht, ob Ypsilanti irgendwem noch was sagt. Ach, ja, aber das war ja, doch, weil die SPD gesagt hat, wir machen nicht mit der Linken zusammen und dann haben sie nach dem Wahlergebnis gesagt, hey Linke, weil sie nicht genug gekriegt hatten. Die hatten gedacht, sie kriegen irgendwie eine einheitliche Alleinmehrheit. Eine Alleinherrschaft. Alleinherrschaft, genau das Wort habe ich gesucht. Und dann war halt Arschbeißen, ne? Und dann hat die Linke, glaube ich, geblockt. Das war noch... Da steckte doch sogar der Dings dahinter, bei der Linken. Naja gut, die Linke hat in Bavü und Rheinland-Pfalz sowieso nichts mitzureden. Ja. So wie das hier aussieht. Ich wäre froh, wenn in Baden-Württemberg das Ergebnis für die SPD Grund wäre, sich wieder zu ihren eigentlichen Werten zu besinnen. Irgendwo. Ich weiß nicht. Ich meine, ernsthaft, ich möchte eigentlich schon links in der Regierung haben, aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, SPD ist halt irgendwie, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Keine Ahnung. Die ist einfach durch. Ich muss an diesen Mexikaner denken, ne, mit dem wenigen Zähnen. No. Ja. Und dann hat er gesagt, die SPD wird sich wieder auf ihre Grundwerte besinnen. Super. Ja, das ist die große Tragik mit der SPD. Ja. Am Ende ist die Dolchstoßlegende doch Wahrheit geworden. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so eine Beglückwünschung von Trump, weißt du? This baby girl, that's my woman. Yeah. Das wäre so super. Yeah. Ja, scheiße, ne? Das Land geht vor. Germans have done well. Very, very productive people. Very nice people. That's so clean. Yes. I like the Germans. I know Germans. Germans like me. Ja, aber der Trump ist doch auch Einwanderer aus Deutschland, also seine Familie da irgendwie. Genau, der Donald Trumpf. Oh, oh Gott, was ein Tag, ey, was ein Tag. Donald Trump. Donald Trump. Mit Donald kommt man eigentlich in Deutschland auch gut an, ne? Das ist, ich habe mir letztens, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, habe immer so die Namen der Präsidentschaftskandidaten angeguckt. Da hast du einen Donald, ja, ein Bernie, immer Ärger mit Bernie, ja. Davor ein Jeb, wo der halbe Name fehlt, so quasi. Ja, ja gut, dann halt eine Hillary. Ja. Aber trotzdem, das war ja schon, naja. Oh, das mit Jeb war sowieso, das war so ja. Schön. Solange es gehalten hat, war es schön. Slow and steady wins the race. Ja. Hat er sich jetzt eigentlich umgebracht? Ja, man weiß es nicht. Aber man hört nichts mehr von ihm, wer weiß. Ne? Ja, ist auch gut so. Aber ich dachte, einfach bügelt ihn jeden Abend. Das kann doch nicht so schwer sein, das hat doch sogar ich verfallen. Nee, das ist so, genau, was ist das? Jeden Abend den Wikipedia-Eintrag aufrufen, um zu gucken, ob das schon Todesdatum steht. Oder noch besser, eins einfügen. Ja! Nachrichten hat die Bilder verlinkt. Ah, ja. Ja, ich hab ja mit viel Freude die Metacore-Videos zu der Sache gesehen. Ja, ja. Der hat sich halt so einen Spaß draus gemacht. vor allem mit dem, wo dann bei irgendeiner Rede hat er per Livestream seine Mutter zugeschaltet. Und die hat halt so total offensichtlich irgendwas abgelesen. Und dann am Ende hat sie die Kamera so zur Seite bewegt und da ist halt sein Vater, der Altpräsident, und der hebt kurz die Hand, sagt kein Wort. Straight to end. Jeb Bush is a big fat mess. Jeb is a mess. Ja, ja, ich gucke mir diese Trump-Rallys auch öfters mal wegen dem Unterhaltungspotenzial an. Ne? Also der Typ ist auf jeden Fall auch ein Entertainer. Ja, jetzt haben wir den Bogen ja geschlagen. Wollen wir mal über amerikanische Bürgerkriege reden, die gerade ablaufen? Ja, mal wieder, ne? Auch eifrig dabei, Black Lives Matter. Und ISIS dieses Mal. Oh ja, ISIS auch. Willst du das kurz erklären, oder? Nee, mach du. Ich hab's nur am Rande mitgekriegt. Ja, was ist, genau, okay, was ist denn überhaupt die letzte Woche eigentlich passiert in Kleppistan? Ja? Einmal gab es eine Trump-Rally, die, Moment, ich fange nochmal ein Stückchen früher an sogar. Und zwar der Kampagnenleiter von Trump, das ist ein Mann, wie hieß er noch? Nachname war Lewandowski, Vorname habe ich nicht mehr so auf der Kette, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, der hat wohl irgendwie, eine Breitbart-Reporterin, Michelle Fields, angeblich zu Boden gerungen, ja, ihr Schädeltrauma verpasst, weswegen sie sich tragischerweise nicht mehr daran erinnern kann, ja, aber zum Glück hat Terry vom Washington Post genau gesehen, dass der Kampagnenleiter von Trump sie da so hingehend verletzt hat. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass das Ganze eine Presseveranstaltung war, es hunderte Videos gibt und Tonaufnahmen und keine so richtig zeigt, dass er das wirklich war. Natürlich wurde halt eben eine Hexjagd wieder in Amerika veranstaltet und gesagt, er muss unbedingt, und der muss weg und er muss abgeschnitten werden, denn im Moment an ist es ja wirklich so, egal was Trump macht, er macht's falsch. Er wird immer in den Medien komplett durch den Dreck gezogen. Ja. Also zumindest wenn man die Medien fragt, macht er alles falsch. Wenn man die Umfragen fragt, macht er alles goldrichtig. Eben, ja. Und gut, das war jetzt so eine kleine Geschichte. Das Interessante war vielleicht auch noch, dass Michelle Fields, die zu meiner großen Überraschung auch für Breitbart als Breitbart-Reporterin fungiert, ja, dass sie da, die hat halt eben so eine Geschichte als professionelles Opfer. Ich habe nur durch Googlen herausgefunden, dass sie zum Beispiel 2011 auf einer Occupy New York Rally die Polizei bezichtigt hat, dass man sie attackiert hat. Dann hatte sie kurz für den Daily Reporter oder so, warte mal, ich muss mal eben kurz meinen eigenen Thread nochmal aufrufen, weil da hatte ich das alles im Detail drin stehen. Kleinen Moment. Wo ist es? Nee, das Interessante bei der Sache war, dass am Anfang halt alle Medien gesagt haben, ja, der hat sie gewalttätig zu Boden gerungen. Und bei diesem Nachrichtending, wo überall Kameras und Mikrofone waren, und niemand hat eine Tonspur oder eine Videospur, wo das abgebildet war, gezeigt. Niemand. Das Einzige, was sie bei dem ursprünglichen Artikel gezeigt haben, war, wir haben hier eine Tonspur, aber wir haben versprochen, sie nicht zu veröffentlichen. Deswegen haben wir nur ein Transkript. Ja, komm. Und dann am Ende haben sie es doch veröffentlicht. Und was kam da dabei raus? Dass sie irgendwie so, weißt du, dass die Frau, die so brutal niedergeknüppelt wurde mit aller Kraft des Patriarchats, die Scheiße sagt so, oh my gosh, did you see that? Wow. Yeah, he totally grabbed me. Oh my god. Ja, weißt du, anstatt dass sie irgendwie so also kaum reden kann vor Schmerz, so wie sie es vorher dargestellt hat. Ja, also wirklich der hinterletzte Müll. Dann kommt noch hinzu, dass halt eben ich sag mal, es gibt ja jede Menge Referenzmaterial durch die ganzen Videos, die da im Nachhinein aufgetaucht wurden. Und man hat halt, ich hab's versucht, andere haben es versucht, diese Tonspur mit den Videos zu synchronisieren. Und das klappt überhaupt nicht, weil da fehlen mindestens 2 Sekunden, in denen Michelle Fields halt eben von Trump weggeht, weggezogen wird und dann halt eben dieses Transkript, diese Tonspur einsetzt und so, ja. Ich will jetzt hier meine Aluhutfolie mal nicht aufsetzen. Nochmal kurz zu Michelle Fields direkt, genau, ich hatte ja schon gesagt, im Jahre 2011, da genau, hat sie gesagt, so, ja, ich wurde belästigt auf einer Occupy DC-Demo, da hat man Fuck You Michelle Fields gerufen, dabei wusste keiner, wer das überhaupt ist, ja, dann ein bisschen später war halt eben, dass sie beim Daily Caller, genau, das war die Zeitung, dass sie da rausgeflogen ist. Interessant an der Geschichte ist halt, der Chef hat gesagt, nee, du machst zu wenige Reports für uns, du schreibst für die ganzen anderen Magazine, bitte geh. Und kurz darauf hat sie dann halt eben gesagt, dass sie da sexuell belästigt wurde und so, ja, und dass man versucht, das runterzuspielen. Also, wenn man diese Frau googelt, diese Opferstruktur, dieser rote Faden zieht sich halt eben bis zu diesem Trump-Vorfall durch ihre Karriere, ja. Und ich meine, gut, sich da fallen lassen oder so als Karriereoption finde ich auch sexistisch. Ne? Es ist 2016, Leute, keine Frau sollte Karriere auf ihren Knien machen. Ja. Und ja, auf jeden Fall, das sind dann so die Leute, die versuchen, Trump mit Dreck zu beschmeißen. Das war die eine Geschichte. Dann sollte es eine Trump-Ankündigung in Chicago geben. Und die ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Also im Vorfeld gab es schon jede Menge Proteste. Ich habe mir das live angesehen. Er hat es halt dann am Ende absagen müssen, weil halt eben seine Sicherheit gefährdet war. Die Leute, die halt eben interviewt wurden, sich zu Trump positiv äußern wurden, wurden niedergebrüllt von Black Lives Matter Aktivisten. Und im Ganzen war das dann halt so, also CNN hat sich am Anfang echt auch dahingestellt und gesagt irgendwie, wow, we have a pretty diverse crowd here, they are very diverse. Und so, immer gesagt, diverse, diverse, diverse, in jedem Satz, ja. Pretty tolerant, pretty peaceful, ja. Und 2 Stunden später sieht man die, wie sie halt eben auf Autos rumspringen, Sachen anzünden, Polizisten mit einem Stein am Kopf getroffen haben und, warte mal, ach genau, und dann halt eben so eine Ambulanz, da wurden halt natürlich Leute verletzt, eine Ambulanz umringt haben, dass sie da nicht mehr wegkam und dann halt eben den Verletzten ins Krankenhaus fahren kann. Also sorry, aber so sieht für mich kein peaceful Protest gegen Trump aus, ja. Und noch geiler fand ich das dann jetzt, das war dann glaube ich heute in der Zeitung, stand dann irgendwo, ja, die Trump-Rally musste abgesagt werden, weil Trumps Supporter zu gewalttätig geworden waren. Ja. Total geil. Also alles umgedreht. Das ist ja sowieso, ich meine, Trump macht ja alles falsch in den Augen der Medien. Und es wurde halt eben gesagt, ja, diese Gewalttätigkeit wurde von ihm initiiert und das liegt an seiner Hate Speech. Er polarisiert Leute, deswegen ist er selbst schuld, ja. Und es ist so dämlich einfach, wenn man sich das mal anguckt, ne? Ja, genau, er hat dann halt eben aus Sicherheitsgründen das abgesagt. Ich finde es auch verständlich, weil ich meine, man hat ja die Gewaltausschreitung später gesehen, ne? Es ist ja nicht so wie so eine Sarkisian, die irgendwie dann sagt, so, keine Ahnung, da ist Open Carry erlaubt, ich gehe da nicht hin. Und dann war das vorgestern mit dem Herrn da, mit diesem die Massimo, weißt du es? Ich weiß nicht, wann das genau war. Könnte vorgestern gewesen sein, ja. Ja. Genau, auf jeden Fall gab es dann erneut einen Trump-Ray und die verlief ganz normal zuerst, dann sprang aber jemand über die Sicherheitsabgrenzung, wollte aufs Podium springen, wo Trump stand, ja, und er hat schon so, ich vermute mal, er trägt auch eine Waffe oder so, das ist immer wenn er irgendwie, wenn es brenzlig wird oder so, greift er so in seine rechte Jackentasche rein und so, ja. Ja, yeah, und aber oh, da kannst du mal von ausgehen, wenn irgendein Typ versucht, mit dem Messer auf Trump loszugehen und der den abknallt in Notwehr, dann ist er Präsident. Glaube ich auch, ja. Da kommen die ganzen Südstaatler in ihre Hose. Direkt. Die sehen das ja. Und psch. Yippie-ki-yay! Geht's dann ab, ey. Naja, auf jeden Fall wurde der Typ dann rechtzeitig noch von der Security niedergerungen und dann erstmal in Gewahrsam genommen. Das Krasse an der Geschichte ist eigentlich, während dieser Typ, der Di Massimo, das ist wohl, also erstmal zu dem, der ist so eine Art, der war mal Kinderschauspieler, hat sich dann politisch aktiv, zum Beispiel 2014, auch bei Black Lives Matter, hat sich halt eben auch gegen Rassismus ausgesprochen, solche Sachen und so. Und irgendwie ist der Bernie-Supporter. Der ist Bernie-Supporter und der ist total gehirnverbrannt. Der hat dann irgendwie ein Video gemacht, wo er dann vor einer ISIS-Flagge wohl so positioniert, so mit einer Knarre oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das ein Spaß war oder ob er das wirklich ernst gemeint hat, weil der Typ ist wirklich total durch, ja. Krasse an der Geschichte ist, dass er am selben Tag noch für 3.000 US-Dollar auf freien Fuß gesetzt wurde, ja. Ich meine, ein Präsidentschaftskandidat wird, also es wurde versucht, ihn zu attackieren und der Typ wird niedergerungen und ist dann auf Bewährung für 3.000 US-Dollar raus. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, ja, na gut, wobei der Typ hatte vorher auf Twitter irgendwie gepostet, dass er rüberspringen würde und Trump ins Gesicht spucken will oder sowas. Ja, aber das ist halt trotzdem ein tödlicher Angriff eigentlich. Es ist ein tödlicher Angriff, ja. Und ich meine, jetzt stell dir mal vor, dasselbe wäre bei Hillary Clinton passiert. Ja. Das wäre so erstmal so, weiß ich nicht, das wäre erstmal so ein Rudelzähne-fletschender Harpien auf ihn losgesprungen und am Ende siehst du nur noch die glänzenden Knochen auf dem Boden, weil die den so zerfetzt hätten, ja. Ja, auf jeden Fall, das war schon mal wieder so eine richtig interessante Geschichte, ne. Ja, es geht heiß her, viel Druck wird auf ihn ausgeübt, die Leute, die versuchen halt eben, dass er Fehler macht und so, ja, es gibt halt eben auch dieses Gemunkel, dass so diese Proteste in Chicago angezettelt worden sind von seiner, ich glaube, Go Move oder so ähnlich, oder Move Go, wie hießen die noch? Irgend so eine komische, Move on Org, genau, die waren's. Dass sie das angezettelt hätten, das ist so eine, die bezeichnen sich selbst als Demokraten, haben dann zum Beispiel aber als Motto, in order to fix economic inequality, we must talk about race, also halt eben wieder diese Race-Debatte und so weiter, also die sind schon progressiv, ja, kann man nicht anders sagen. Und es wird halt gesagt, dass es halt von denen angezettelt wurde, ist fraglich, ja. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Also man hört, es gibt keinen Tag, an dem man nicht irgendwie was über Trump hört. Das ist fantastisch, ja, wirklich. Also, sie versuchen ihn zu stumpen und es klappt nicht. Nein, er gewinnt immer nur, das ist jedes Mal, und er gewinnt immer nur an Umfragewerten. Es ist wirklich der Hammer. Also das Einzige, was ich habe ja am Anfang so meine Zweifel gehabt, weil, ey, sorry, aber es ist Donald Trump, ja. Und dachte mir irgendwie, ja, der ist Controlled Opposition, den hat man jetzt als konservativen Kandidaten dahingestellt. Und der wird dann wahrscheinlich irgendwie die andere, weil er halt eben auch ein guter Redner ist und so, ja, wird halt eben die ganze Opposition wegwischen, was ja auch passiert ist, ja. Und kurz vor Ende wird er wegen irgendeinem Grund aus der Kandidatur austreten, ja, aus dem Rennen ausscheiden, und dann wird es halt Hillary Clinton. Aber mittlerweile glaube ich das nicht mehr so richtig, ja. Ich glaube, selbst wenn der Controlled Opposition ist, gibt es keine Möglichkeit mehr, dass er nicht gewählt wird, so, weißt du? Auch als Sockpuppet, sag ich mal, ja. Es ist wirklich, ja. Nee, ich glaube, das geht spaßig weiter. Fantastisch, ja. Also ich werde 180 Euro gewinnen, wenn Trump gewählt wird. Ich habe da auf ihn gewettet. Ja. Wo kann man denn auf den wetten? Ladbrokers. Gib bei Google Ladbrokers ein, dann kannst du auf ihn wetten. Also die Quote geht auch immer weiter runter, aber ich habe mir den Spaß gemacht und auf ihn Geld angesetzt. Ladbrokers Bleibroker? Oder? Ja, warte. Es war ja auch so, das wird ja heute auch wieder viel vergessen. Donald Trump war ja einer von den Leuten, die da am heftigsten an dieser ganzen Börser-Debatte beteiligt waren. Also die da irgendwie gerufen haben von wegen, Obama wohl gar nicht in Amerika geboren, nur er muss uns sein Börse-Certificate zeigen, wir glauben es ihm nicht, tralalala. Stimmt, auch Bill Maher okay, ich behaupte, dass Trumps Vater ein Orang-Utan war. Ich möchte jetzt bitte den Beweis sehen, dass Trumps Vater kein Orang-Utan war. Ja, durchgezogen, und dann hat Trump ihn verklagt, so nach dem Motto, so, ja, ich habe da mein Birth Certificate gezeigt, so, jetzt gib mir 1 Million, und dann hat Bill Maher dann so, ja, das war ein Scherz, du Idiot. Aber ist doch sehr schön, dass Trump dachte, es wäre nötig zu sehen. Ja, ist der Vogel. Wahrscheinlich hat er die Millionen gerade gebraucht, weil das war ja auch letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da hat sich ja jetzt Mitt Romney wieder gemeldet, hier der letzte Präsidentschaftskandidat. Der letzte Versager. Und der hat ja gemeint, so ja, entweder Donald Trump verdient viel weniger Geld, als er ausgibt oder also als er sagt, oder er bezahlt viel zu wenig Steuern, eins von beiden. Weil Mitt Romney musst du ja wissen, der scheißt mir ja der. Und ja, er meint dann so, ja, das müssen wir uns jetzt mal angucken und so ein Zeug. Also ich bin mal gespannt, was das denn mal da wird, weil die wollen ihn ja auf jeden Fall absägen. Und er ist ja wohl sogar für diese ganzen, ja, hier für die Reichen da, die Republikaner immer bezuschussen, ist er ja auch so ein bisschen ein unsicherer Faktor, weil die halt nicht wissen, wie er sich dann da verhalten wird, ob er deren Geld dann nimmt oder ob er dann irgendwie seinen eigenen Kram. Also es ist halt auch schwer zu sagen, ob er jetzt einfach nur korrupt ist und die alle verarschen will, um Geld zu machen. Oder ob er wirklich so ein Verrückter ist, der diesen Kram da alles glaubt, was er da so irgendwie. Also eine Sache muss man Trump lassen, der sagt seit ungefähr 20 Jahren dasselbe. Nee, auch nicht wirklich. Und, ja, also zumindest in ein paar Punkten. Ich hab mir ein paar alte Videos angeguckt von irgendwelchen Sachen, wo er in den 90ern auf irgendwie ein Ding war, da war er bei Oprah, und da wurde er halt auch schon angesprochen, ey, hier willst du eigentlich mal als Präsident, willst du Präsident mal werden, willst du dich mal zur Wahl stellen? Aber ansonsten zu inhaltlichen Themen sagt er teilweise in einer Woche, das ist eine Sache, und eine Woche später das genaue Gegenteil. Wenn das aber zum Beispiel sein Lieblingsthema China. Das hat er schon in den 90ern wohl. Und China und Japan und mit so TTIP und die damaligen Äquivalente davon, da hat er sich sehr stark gegen ausgesprochen. Also gegen diese, Guts. Warum das? Gegen diese Handelsabkommen auf jeden Fall. Das fand ich ganz interessant. Ja, gut, das mag gut sein, dass er da Ahnung von hat, ja. Ja, auch einer von meinen Lieblings-Trump-Sachen ist auch schon eine Weile her, wo er mal irgendwie so drauf angesprochen wurde. Das war, glaube ich, das letzte Mal, er hat ja letztes Mal auch schon versucht, die republikanischen Nominierungen da zu kriegen. Und da haben sie ihn irgendwie drauf angesprochen, ob er ein Problem mit Schwarzen hätte. Und er hat dann irgendwie gesagt, nein, sie lieben mich. Ja, immer. Ich habe kein Problem mit denen, ich mag sie, sie wollen mich, ich kenne Schwarze. Sie lieben mich, hat er gesagt, they love me. Und dann hat er gesagt, I have a wonderful relationship with the black. nee. Das ist seine Standardantwort bei allem. Das war ja auch bei den Drunken Peasants in der Podcast. Da hatten sie irgendwie ein Ding, wo er halt mit... The poorly literate oder sowas, also die kaum lesen können. Und der, yeah, I love them! And they love me! Ja, aber das stimmt wortwörtlich, weil der Trump, der hat in all seinen Reden, hat einen starken Fokus auf zweisilbige Wörter. Also der hat kaum drei- oder viersilbige Wörter. Und seine Sprache, wenn du ihn nach dem Sprachtest kategorisieren tust, tut er so auf dem Viertklässler-Niveau seine Reden halten, also dass ein Viertklässler das verstehen kann. Und Bernie Sanders, der ist das zum Beispiel, glaube ich, 11. Klasse oder so, oder 12. Klasse. Also, und Hillary ist, glaube ich, 5. oder so, oder 6. Ja, also, Hillary. Apropos Sprache, da habe ich auch noch was zu. Eine Sekunde, ich blende mich mal kurz ein. Komm, Linguist. Nee. Verdammt, wo ist mein Icon? Da. So, dieses Ding hier habe ich noch gesehen, das war sehr dumm von der Taz mal wieder, und was daran sehr interessant ist, ist vor allen Dingen, also steht halt, die AfD sagt eine Sache und meint eine andere, verwirrend, und da haben sie sich mal irgendwie wieder so ein bisschen in, was meinen sie eigentlich wirklich, Kram irgendwie versucht. Und das ist jetzt hier also die Taz, die jetzt hier Werbung macht für einen Artikel von Weiß Deutschland, und der Amadeo-Antonio-Stiftung, der uns wohl bekannten Amadeo-Antonio-Stiftung. Und das ist mir also auch da so ziemlich aufgestoßen. Letzte Woche hat mich das in meinem Facebook-Feed erwischt, dieses Posting, und dann habe ich das mal gescreenshottet. Also zum einen finde ich das schon mal lustig, dass die Taz da irgendwelche Online-Magazine verlinkt. Also soweit ich weiß, sind die noch nicht irgendwie bepartnert oder wisst ihr da irgendwie mehr drüber? Nee. Das hat ja jetzt irgendwie jeder so sein komisches Buzzfeed gestartet. Also bei Spiegel Online ist ja irgendwie Bento, bei der Süddeutschen ist es jetzt.de. Ne? Das hat ja irgendwie jetzt jeder so sein Fluff-Ding für Clickbait. Also Bento kann ich nur mal einwerfen, ist echt der Vorhof zur Hölle. Das ist heftig. Die Artikel sind unterirdisch. Und ja, das ist das Spiegel Online Buzzfeed jetzt. Von 12-Jährigen, ja, aber da schreiben nur irgendwie irgendwelche ganz jungen Leute und die schreiben scheußlich. Die schreiben einfach scheußlich. Ja, das sind diese ganzen Leute. Den Dreck angefangen mit ihrem jetzt.de-Ding und die anderen springen da jetzt alle auf den Zug mit auf. Also das ist dann sozusagen das journalistische Endlager. Also, nee, also die lagern da kann man halt die Rohrkrepierer zwischenlagern, die man irgendwie nehmen muss, weil der Chefredakteur kennt den Vater von der Tochter von dem, weißt du? Ja, das glaube ich nicht mal. Ich habe das Gefühl, das ist halt eher wirklich so dieses Clickbait, dass man das Clickbait nicht in so einem wirklichen Magazin beschmutzen müssen, dass man diese ganzen Fluff-Scheiß irgendwo zwischenlagern können. Und und zur Not auch halt auch wieder so alibi-mäßig sagen können, wenn die sich dann da alle irgendwie verausgaben, so nach dem Motto, ja, ist ja nur ein Blog oder ist ja nur unser Meinungsbereich oder. Ja, klar. Das ist die Bravo nur noch schlechter. Ich war mit dem Versuch, echte Themen anzugehen. Ja, damit immer, wenn sie kritisiert werden, sie sagen können, I was pretending to be retarded for 17 years. Oh, it's retarded. Ja, also. Ich habe diesen Artikel jetzt hier nicht gelesen in der Weiß Deutschland, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein selten dämlicher Artikel gewesen sein wird. Die müssen sich auch mal umbenennen. Weiß Deutschland klingt irgendwie. Muss man auf jeden Fall, muss man wissen. Das heißt, es ist ein deutscher Vize. Also finde ich sehr bemerkenswert, wie lieb sich eigentlich diese ganze Gemeinschaft da wieder hat, ne? Und dass da vor allen Dingen halt auch wieder diese Amadeo-Antonio-Stiftung so als. Wir gucken der AfD in den Kopf und dafür brauchen wir unsere Experten, ne? Da irgendwie rangezogen wird. Und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Und eine lustige Sache, die ich heute gesehen hatte, hatte ich vorhin schon eingeblendet eine Weile. Es gibt jetzt wohl eine neue Kolumne bei der Taz. Früher gab es ja dieses Unten und Oben, hieß das glaube ich, oder Luft und Liebe oder so. Ich vergesse immer wieder von Margarete Stokowski, das heißt auch bei Spiegel Online landet und jetzt gibt es hier wohl von dieser Lea Streisand, das ist jetzt wahrscheinlich die Nachfolgerin und dieser Kram nennt sich jetzt hier Immer bereit, ne? Auch sehr interessant und diese Dame ist jetzt hier irgendwie ins Spielwarengeschäft gewandert und hat sich dann darüber aufgeregt, dass da alles rosa und blau ist. Und das, was sie dann hier meint, ist der Feminismus hat komplett versagt. Und das ist auch wieder nur so Befindlichkeiten. Und also ich habe jetzt diesen Artikel nicht gelesen, aber alleine das, was hier jetzt schon drinsteht in diesem Anleser, das reicht ja eigentlich schon. Und das sind halt so die Probleme, scheinbar die pressenden Probleme, so neben AfD und dem Kram natürlich, ne? Worum man sich dringend kümmern muss. Irgendwelche Geschäfte ordnen ihre Sachen so, weil das nach Präferenzen ist, die Leute halt eben aufweisen. Und aber das ist natürlich alles in Wahrheit eine furchtbare Verschwörung, um Gewalt gegen Frauen salonfähig zu machen. Oder irgend so ein Bullshit, bla bla bla. Alltag halt in deutschen Medien, muss man ja sagen. So ein Krempel. Ja. Das so dazu. Das. Und was hatte ich? Irgendwas war mir gerade wieder eingefallen. Ich blende mal zwischendurch mal wieder die Ergebnisse ein, wenn du nichts dagegen hast. Nee, klar, mach. Ach ja, genau. Es gibt diesen einen YouTube-Kanal, den ich letzte Woche gefunden habe. Deutschsprachig. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, irgendwas mit, also er hat ja so Goldbarren im Logo auf jeden Fall. Und der macht halt auch so Antifeminismus-Kram, kennt uns wohl auch, zumindest hat er irgendwie so ein dieses eine Video von Wizorek und Konsorten bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da hat er gemeint, die Weltraumaffen hatten darüber auch geredet, also scheinbar ist es ein Zuhörer von uns. Oh, einer der acht. Oh ja, und der hatte auch in diesem Video, wo er so ein paar Sachen verwurstet hat, hat er auch ein Video drin vom WDR mit dieser Katrin Rönnecke. Dieser hier, die Kada. Und wo sie dann da auch irgendwie ja ihr Buch schillen darf im öffentlichen Rundfunk und dann irgendwie reden darf, so von wegen, dass sie ja früher in der DDR so ein richtiges immer nur mit den Jungen gespielt hat und so und dann irgendwie so aus Prinzessin-Outfit gestanden hätte nach der Wiedervereinigung und so ein Kram und dann irgendwie Bulimie gekriegt hat und so ein Zeug. Halt auch wieder so richtig total selbst ich denke nur bis zu meiner eigenen Nase, ne, alles muss ich nur nach mir richten, meine eigenen Befindlichkeiten, hier liest mein Buch darüber, wie es mir geht, dadurch ein, wie es mir geht. Und das ist dann so ein Kram da, der da im WDR gesendet wird. Fand ich halt auch ganz interessant. Also ein kleiner Shoutout an dieser Stelle. Ich kann da nochmal nachgucken, wie der hieß, dieser YouTube-Kanal. Ja, mach das doch mal. Ja. Das war nicht zu wenig. Und das war übrigens auch der, wo ich diese, genau, das können wir vielleicht auch mal drüber reden, hatte ich letzte Woche vergessen, die Heute-Show. Der hatte da so ein Ding gezeigt aus der Heute-Show, wo die da irgendwie auch zum Sexualstrafrecht das war total super. Genau, super bekloppte, also die da halt eben meinen, dass irgendwie Angrapschen und sowas nicht rechtlich belangt werden kann mit einem Beispiel, mit so einem Zitat aus einem angeblichen Urteil vom Verfassungsgericht. Und wo er dann danach geguckt hatte und da stellte sich also heraus, dass die Heute-Show das von der Huffington Post Deutschland hatte, dieses Zitat, und die Huffington Post hat das halt eben auch da aus dem Kontext gerissen und die hatten dann auch nochmal eigentlich was geändert an dem Text, um dem halt eine neue Aussage eigentlich zu verleihen. Und das war schon sehr interessant da, was sie sich da quasi erlaubt haben, um da halt dieses Narrativ aufzubauen. Das war nicht mal die Huffington Post, das war ja das Krasse, das war die Heute-Show, die Änderung gemacht hat. Und sie haben im Prinzip den Konjunktiv rausgenommen. Sie haben im Prinzip rausgenommen, laut der Aussage habe er ihr unter den Rock gegriffen, haben sie im Prinzip verändert in er hatte ihr unter den Rock gegriffen. War es nicht irgendwie so die Aussage, dass er... Ja, aber auf jeden Fall so ein Satz in der Art. Jetzt, das stimmt jetzt nicht wörtlich überein, das Zitat. Da kann man sich ja das Video angucken. Auf jeden Fall, dieser Kanal heißt Mammon Magazin, wenn ich das richtig lese. Mammon Magazin. Im Logo ist so Goldbarren abgebildet. Und der macht auch immer so eine Art Wochenzusammenfassung. Bei ihm heißt das dann irgendwie... Wie heißt das hier? Diese Woche in Blödheit. Nee, die Woche in MGTOW heißt es. Ist das ein deutscher MGTOW? Ja, scheinbar. Also interessant. Bei Aussage, Chris hat eben Aussage gesagt, da fällt mir ein, es gibt auf jeden Fall als Nachricht noch zu vermelden, dass der Hulk Hogan gegen Gorka-Prozess angefangen hat. Oh, da gab es so tolle gefakte Gerichtszeichnungen. Wo er halt am Flexen ist und hält halt den und flext den Bizeps und streckt den anderen Arm in seiner Pose aus und drückt dabei die Hand auf die Bibel, während er eingeschworen wird. Ja, da bin ich sehr gespannt, was dann jetzt dabei rauskommt. Da könnte es ja dann doch einem der großen Gamergate-Gegner richtig an den Kragen gehen. Ja, hoffentlich. Der Denton sieht doch schon aus, als wäre er in den letzten 5 Jahren irgendwie um 15 Jahre gealtert, wenn man die Fotos vom Prozess sieht. Ja. Ja. Ja, so ist es. So ist es. Und zu Recht. Hm. Ja, ihr seid wieder im Schmierblatt. Hoffentlich klagen sie ihm, keine Ahnung, ey, die Unterhose vom Leib. So. Ja. Ja, die Wahlzahlen scheinen sich jetzt zu stabilisieren, aber auf AfD-mäßig auf deutlich höherem Niveau als die Prognosen, zumindest in Baden-Württemberg auf jeden Fall. 24%, ach du 24% ja. In Sachsen-Anhalt. Ja, ja. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, gelesen zu haben, dass die Wahlen endgültig morgen um 15 Uhr enden, weil es könnte ja eventuell sein, dass jemand krank ist oder einen anderen Grund hat und dann noch sein Zettel per Briefwahl eingereicht hat? Die Briefwahldinger werden normalerweise auch abends ausgezählt und das geht eigentlich ruckzuck, weil du die schon vorher im Endeffekt da schon liegen hast. Du musst ja nur dir die Zettel greifen und sie dann zu den anderen dazulegen. Ja, die Wahl ist jetzt vorbei. Also wenn die da Wahl anfangen, dann ist es fertig. Schließung der Wahllokale 18 Uhr und dann ist Schluss. Genau. Dann kannst du auch nichts mehr nachhalten. Du kannst nicht morgen sagen, oh, ich habe vergessen, das Wahl war, ich würde gerne. Das geht leider nicht. Das ist echt krass. Nö, amtliches Endergebnis dürfte morgen früh kommen. Bei Landtagswahlen ist das eigentlich immer am nächsten Vormittag da. Was ist denn Sachsen-Anhalt eigentlich für ein Bundesland? Wo kommen die wirklich her? Ja. Wo kommen die Sachsen eigentlich wirklich her? Wo kommen die wirklich her, ja. Wer hat den Angelsachsen das Angeln beigebracht? Mhm. Naja, offensichtlich sind sie ein recht konservatives Völkchen, sag ich jetzt mal, ein bisschen vorsichtig. Immerhin haben sie da jetzt ja auch die NPD eingepflegt. Ja. Michel Friedmann hat gerade schon mal alle pauschal, alle AfD-Wähler pauschal als Nazis, Arschlöcher und Menschenhasser diffamiert. Echt? Ja. Der hat wahrscheinlich Angst, dass sie eben noch das Koks entziehen, bevor er eingeknastet wird. Ja. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Moralische Instanzen, liebe Deutsche. Ja, Michel Friedmann, der zugekokst irgendeine Nutte durchböllert und seine Frau betrügt, regt sich jetzt über Arschlöcher und Menschenhasser auf. Ja. Ah, ich liebe dieses Land. Das ist Entertainment pur. Man muss nur, wenn man lange genug guckt, findet man da viel Entertainment, ne? Ja, ja, ja. Warum war ich nur die ganzen Jahre davor so politikverdrossen? Ja, ich hätte das nicht irgendwie so als demokratischen Wahlvorgang sehen sollen, sondern als so eine Jerry Springer Show, wo die sich gegenseitig an die Kehle gehen für ihre Meinung, weißt du? Tom und Jerry meinst du? Oder so, ja genau. Oh, ne. Toll. Ein ernüchternder Abend auf jeden Fall und auf jeden Fall auch eine Zäsur in der deutschen Politik. So einen Aufstieg haben die Grünen nicht hingelegt. Die haben deutlich länger gebraucht, bis sie bei solchen Zahlen waren. Also das bin ich gespannt, wie das die Tagespolitik in Zukunft jetzt beeinflussen wird, weil die CDU ist sich jetzt relativ klar drüber, dass sie nur verlieren kann, wenn sie so weitermacht. Ja. Ja, ich weiß nicht, wer von euch das vorhin gesagt hat, aber das fand ich sehr einleuchtend. Und zwar, dass halt eben die AfD so eine One-Issue-Partei ist, als Reaktion auf die Flüchtlingspolitik entstanden ist und so. Und ich denke, jetzt haben die Deutschen erstmal Dampf abgelassen mit der Wahl, ja, und dass es jetzt eventuell auch ein bisschen ruhiger werden könnte. Erzähl mir nix, hat da was sehr Schönes vor einer halben Stunde getweetet, nämlich wie viele Wähler die AfD wohl erst hätte, wenn sie sich Fickt euch andere Parteien genannt hätte. Das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich bin gespannt, Fucking Merkel-Partei. Ob diese Abgrenzung bestehen bleiben kann von der CDU zur AfD. Dieses, mit denen haben wir nichts zu tun. Also ja, die werden wahrscheinlich dann feststellen, dass sie mehr gemeinsam haben, als dass sie trennen. Und dann, dann geht es uns richtig dreckig. Genau. Da müssen wir büßen. Oh, und in Sachsen-Anhalt ist ein kleines Detail am Rande, sehe ich gerade. Die FDP wieder bei 4,9. Das ist natürlich bitter. Tja. Ah. Sorry, Chris, alte Gewohnheit. Vorhin noch auf Phoenix interviewt. Oh, wir sind so froh, dass wir es geschafft haben. Total super, yeah! Ja, und jetzt wieder. Aber die Grünen sind auch noch nicht drin dabei. Aber, muss man auch sagen hier. Ich hätte da mal eine Frage an den Chris. Und zwar, ich meine, die FDP, die war ja jetzt lange non-existent. Würdest du sagen, dass dieses Wahlergebnis schon ganz okay ist dafür, dass sie jetzt wieder angefangen haben, aktiv mitzumachen und so? Angefangen, aktiv mitzumachen. Also wenn du mich fragst, ist es bei dem Ding ja auch so ein Medienkram, ne? Also es wurde irgendwie erklärt als als hier irgendwie Quatschkram und so ein Zeug und dann fällt es halt so unten runter. Und ja, also weiß ich nicht, ich bin da noch nicht lange Mitglied, ne? Erst ein paar Wochen. Und ich habe halt jetzt schon festgestellt, dass viele Sachen, Ansichten, die da haben, ich gar nicht wusste, dass das so überhaupt ist. Kann natürlich auch so ein bisschen wieder daran liegen. Also Beispiel halt eben mein altes Thema Trennung von Staat und Kirche. Ne? Ich war letztens bei einer Versammlung und da ging es da um den anstehenden Vertrag, den das Land Niedersachsen mit zwei Moscheevereinen abschließen möchte, woraufhin dann jemand vom Landtag einen Vortrag drüber gehalten hat, wie das so läuft und die da auch alle sehr skeptisch waren und dann hieß es halt eben, ja, wir sind ja liberal, wir sind der Vertrennung von Staat und Kirche und das gab dann halt eben spontan Applaus. Ne? Und in meiner komischen Piratenpartei, wo ich vorher war, da hatte man sich das zwar ins Grundsatzprogramm geschrieben, dass man dafür ist, für Vertrennung von Staat und Kirche und Abschaffen von diesen Kirchenprivilegien und so weiter. Aber wenn du dann davon angefangen hast, dann kam dann wieder halt jeder so mit seinem eigenen, ach ja, aber dies, das, jenes Kram. Ne? Mhm. Gut, das steht mir vielleicht auch noch bevor, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es da auch von Landesverband zu Landesverband sicherlich große Unterschiede geben. So wie das eigentlich immer irgendwie der Fall ist in den deutschen Parteien. Und ja, aber so prinzipiell war mir jetzt die FDP nicht als besonders kirchenkritische Partei in Erinnerung. Aha. Ich hatte es zwar im Grundsatzprogramm gelesen, wo da halt eben auch steht, wir setzen uns für eine großmögliche Trennung von Staat und Kirche ein, aber ja, es sind halt immer so zwei Dinge, ne? Und das liegt dann halt immer vielleicht wieder so ein bisschen daran, ja, wer dann da hochkommt in so einer Partei, ne, und wer nicht und was die dann Leute dann für Akzente setzen und mit wem man dann da irgendwie koalieren meint zu müssen und so weiter und so fort. Und das gibt sicherlich noch Auseinandersetzungen, an denen ich mich dann auch gerne rege beteiligen werde. Ja, weil für mich, also ich habe halt früher auf Bundesebene, bevor es die Piratenpartei gab, habe ich halt auch eigentlich nur FDP gewählt. Und war hinterher immer enttäuscht, weil ich dann CDU halt eben gekriegt habe, also diese Schnittmenge, die halt eben Quatsch ist. Ja. Und so die Wahlkampf-FDP war eigentlich schon immer die Partei, die mit mir jetzt eigentlich so die meisten Überschneidungen hatte, weil da halt die ganzen Sozialthemen auch noch alle drin waren, die dann später alle weggefallen sind, weil es dann hieß so, ja, jetzt sind wir hier mit der CDU zusammen, ja, was finden wir hier für eine Schnittmenge? Und dann bleibt dann halt nur noch, ja, hier Steuersenkungen und sowas über, ne? Und das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Und da muss ich halt auch ganz klar sagen, sollten die Herrschaften vielleicht mal mehr darüber nachdenken, sich quasi selber zu profilieren, anstatt zu sagen, so, also der Tiefpunkt war ja eigentlich in Niedersachsen zur letzten Landtagswahl, als sie hier dieses Leihstimmen-Kampagne gefahren sind, wo sie also wirklich gesagt haben, so, hier, liebe CDU-Wähler, wählt mal die FDP, ne? Damit wir hier die Regierung bilden können. Mhm. Und das war ja gerade von so einer Partei, die halt allen möglichen anderen Leuten immer sagt, so hier Eigenverantwortung und so Kram, ne? Und wenn ich dann irgendwie sage, oh, bitte, bitte, bitte, große CDU, gebt uns was ab von eurem Kuchen. Ja. Das ist halt so übelst kriecherisch. Und das damals war ich halt auch schon bei den Piraten. Und da habe ich halt auch so gedacht, ja, okay, so spätestens jetzt ist dann diese Partei für mich auch vorbei. Und da war auch eigentlich dann so die gesamte, ja, es wurde halt eigentlich nur geschissen auf die FDP. Und ich sag mal so, Leute wie Philipp Rösler und diese Typen, die waren jetzt auch nicht so unbedingt charismatisch. und von denen aber war halt auch. Er möchte gut Witze erzählen, Mann. Ja, der gut Witze erzählen. Und das fand ich übrigens auch lustig, dass bei dem Philipp Rösler, ne, dass da so die riesen Artikel über Rassismus ausgeblieben sind, ne? Weil, Das ist doch ein weißer, patriarchalischer, heterosexueller. Naja, das ist ja ein Mensch mit Migrationshintergrund. Ne? Er kommt ja aus dem Vietnam, ist ja auch ein, also jetzt nicht selber geflüchtet, aber ich glaube adoptiert worden als Kind. Und da hat es irgendwie keiner für nötig befunden. Da hat jetzt keiner gesagt, so, oh, ihr kritisiert den. Das ist bestimmt wegen euren latenten asiatenfeindlichen Untertönen oder irgend so ein Scheiß. Ne? Ja, vor allem über den hat man sich ja teilweise wirklich ein bisschen rassistisch lustig gemacht. Ja, weil man ab und zu mal Fips genannt hat, oder was? Ja. Fipsi. Fipsi, ne, alles. Alpernitis, ja, aber ich dachte, das ist doch eine Kurzform von Philipp. Das hat auch mit Rassismus nichts zu tun. Ja, aber diese Verniedlichung kann man ja schon irgendwie sagen, dass ja asiatische Männer ja immer so ein bisschen weiblich sind und Nee, der wirkt da halt einfach wahnsinnig jung, ne? Ja, das kann man ja auch unbeholfen, auch so, dass man ihm helfen will, wie so einem Welpen, wenn er wieder versucht, einen Witz zu machen. Naja, aber um auch vielleicht mal wieder ein bisschen so aufs Thema zu kommen, mir kam das auch die ganze Zeit so vor, dass halt eben irgendwie, ja, die FDP nicht ganz wirklich uneigenständig ist. Und ich dachte mir irgendwie jetzt, wenn die so, die haben sich gesund geschrumpft und wenn man nicht immer auf eine Koalition schielt, ist man auch, wie soll ich sagen, unabhängiger, kann mehr seine eigenen Ziele durchsetzen. Ja, ja, Opposition tut manchmal den Leuten wirklich gut. Und alles, was ich jetzt im Nachhinein mal geguckt habe, was so an Arbeit passiert ist, weil die FDP ist ja in Niedersachsen auch im Landtag, hier bei mir in Hannover, und das war schon nicht schlecht, also das hat denen, glaube ich, ganz gut getan. Und ich bin ja jetzt eigentlich mehr oder weniger im Ausschlussverfahren halt eben eingetreten, weil ich mir dachte, so die anderen, dann gehen gerade gar nicht über mich, auch über das ganze Zeug, was da GEMAG-technisch und so alles abgelaufen ist und diese Nähe zu den Journalisten und so ein Kram, wo ich bei der FDP übrigens ganz sicher sein kann, dass sie nicht besteht. Ne? Also so, wie sie sich da auf die gestürzt haben, auch gerade in so Outlets wie der Heute Show und so ein Zeug, ne? Die haben ja da auch richtig, richtig Randale gemacht, eine Nase lang immer das so hingestellt, so als wäre das eigentlich so eine Truppe von Männern, die da nur irgendwie ihrem eigenen Vorteil hinterherjagt, also so richtig so eine SJW-Show, wo sie da eigentlich gegen die gefahren sind. Tut mir leid, dass ich etwas spät bin. Ich, da ist er ja. Hallo. Hallo. Hallo. Um was geht's da, um die Wahl? Ja, genau, wir reden gerade um die Wahl, ja. Ich lese da gerade im Spiegel, was da alles ist. Was ist das denn? Demokratische Zentrum in Deutschland ist herausgefordert. Ich würde eher sagen, dass wir endlich mal Demokratie heute hatten, ja? Ja. Weil nämlich die ganze Zeit, immer gewettert wurde und wer AfD wählt, ist böse und keine Ahnung und so, ja. Und das gibt da gibt es diesen Spruch, ne, das bisschen AfD muss unsere Demokratie aushalten. Und ich bin auch der Meinung, dass das klappt. Das wird schon, ja. Interessant in dem Zusammenhang hier im Bild oben, der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Lewenz schließt große Koalition aus. Die Zahlen sind direkt darunter. Das hört sich für mich nach Neuwahlen an. Aha. Das wäre dann aber wahrscheinlich noch der AfD. Also ja, habe ich vorhin auch schon gesagt. Jede Neuwahl bringt der AfD zusätzliche Stimmen. Wann gab es denn das letzte Mal Neuwahlen in Deutschland? Ich habe das noch nicht erlebt. Svilanti, oder? Ja, das ist lange her. Ich meine, war das direkt nach der Wahl? Haben die Neuwahl gemacht damals? Das war doch so, dass die wollten die Regierung bilden, das ist dann kurz davor zerbrochen. Ach so. Und dann gab es Neuwahlen und daraus ist das Schwarz-Grün hervorgegangen mit dem Bouffier, was wir jetzt haben. Mhm. Buffy. Aber man muss ja sagen, das sind ja alle selber schuld. Wie die sich in Bezug auf die AfD verhalten haben, das. Ja, bist jetzt irgendwie gerade abgeschnitten, glaube ich. Vermeiden von Debatten, Momente nicht adressieren. Oder ist mit meinem Mikro wieder was nicht? Ja, du gehst so rauf und runter vom Level. Und noch was anderes, ich meine, wir haben ja öfters mal Leute, die hier so rein und raus ploppen und ich kenne dich jetzt zum Beispiel nicht. Magst du mal eben ein, zwei Sätze zu dir erzählen? Kraut und Tee? Ja, ich bin halt einfach ich habe halt einfach angefangen, nach der Sache in Köln YouTube-Videos zu machen. Ah, ja, okay. Ich habe dann von einem von euch eine Einladung bekommen, hierher zu kommen. Ja, das war von mir, ja. Ah. Genau, ich hatte dich gefunden über diesen Kanal, den ich eben schon kurz vorgestellt hatte, hier den, wie hieß er nochmal? Schaue ich nochmal nach. Mammon-Magazin, genau. Weil, ach, den kenne ich sogar. Ja, du hast doch dieses eine Video gemacht zur Heute-Show, richtig? Nee, das ist er jetzt nicht, sondern ich habe ihn über diesen Kanal gefunden, weil der Kanal wiederum hat dieses Video von Kraut & Tee gezeigt in seiner Wochenzusammenfassung über diese Wikipedia-Edits. Ah, okay. Und darüber bin ich bei deinem Kanal gelandet. Genau, dann habe ich dir einfach mal spontan eine Einladung hier geschickt zu unserem wöchentlichen Stream, den es jetzt mittlerweile auch schon seit einer ganzen Weile gibt. Ich habe ja eure Streams bereits seit Monaten auch teilweise, wenn ich Zeit hat, dazu gehabt habe, habe ich halt mal reingesehen. Okay. Aber wie bereits gesagt, es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich bin auch massivst verkatert und habe auch etwas Rast und Ruhe gebraucht und habe dabei völlig auf den Stream vergessen. Oh, kein Problem. Ja, ich hatte auch mir heute diesen Stream, den du da mit Bearing und so weiter gemacht hast, angeschaut. Und da muss ich übrigens gleich mal was richtig stellen. Du hattest ja da gemeint, hier von diesem Massenmörder, der da Jungs zu Wurst verarbeitet hat. Und das war kein Hamburger, sondern das war der Hamann aus Hannover. Ja, ich habe ja auch irrsinnig viele Nachrichten bekommen über Twitter und so weiter. Ich habe ja gesagt, dass das deutsche Wort für Safe Space ist Lebensraum, aber das ist es anscheinend nicht. Aber ich werde jetzt trotzdem weiter so tun, als wäre es Lebensraum, weil das passt, glaube ich, viel besser zu der Situation. Ich weiß gar nicht, was sagen die denn, die deutschen Safe Space da zu sowas? Ich glaube, die sagen einfach Safe Space, weil sie zu faul sind, sich eigene Wörter in ihrer eigenen Sprache zu überlegen. Ja, genau. Den Artikel auf Vice Germany habt ihr ja gesehen, von der Witzerek. Ja, die Rape Culture, da haben wir ja auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Ja, die Rape Culture ist Teil des deutschen Kulturguts, aber es gibt kein deutsches Wort für Rape. Nee, das zieht sich bei der, ich bin gerade mit dem Stapelchips das Buch am Durcharbeiten, das zieht sich auch bei der durch die ganze Rhetorik durch, dass einfach diese englischen feststehenden Begriffe eins zu eins übernommen werden, weil sie halt, keine Ahnung, sich nicht zutraut, die zu übersetzen, oder? Faules, keine Ahnung, also ja, wirklich nur dann Sachen übersetzen. Die Sache ist halt, in Deutschland gibt es, glaube ich, auch nicht genug Leute, dass du da halt irgendwie einen großen intellektuellen Pool hast, in dem du Begrifflichkeiten etablieren kannst oder so. Sondern es spielt ja alles auf dieser internationalen Hackbox-Tamper-Atmosphäre. Mhm. Und deswegen nehmen die den englischen Begriff, weil das ist der, über den die alle reden, und dann muss man keinen Konsens finden. Aber bei diesen Leuten. Das kommt ja auch alles, also die haben ja alle so ihre Storys, wo sie dann irgendwann bei Feministin gelandet sind, ne, und sich gedacht haben, oh, das ist hier genau meins, ne, hier dieses Jessica Valenti-Ding da, also die Witzurek redet ja so, und hier diese Katrin Rönnecke und lauter solche Leute, sagt immer so, ja, dann war ich bei Feministin und da habe ich endlich gemerkt, wie alles abläuft. Und dann merkst du ja dann auch immer, das sind so diese Hubs, wo diese ganzen Sachen dann so drüber laufen, das haben die dann alles gelesen auf Englisch, und dann wird das halt dann so irgendwie weitergebrabbelt, das klingt dann auch gleich nochmal so ein bisschen weltlich, ne? Wie heißt die eine, die für den Spiegel schreibt, die Stukowski, genau, die hat ja auch einen Artikel ungefähr eine Woche oder so nach Köln geschrieben, und ich habe dann bemerkt, dass die Lori Penny, die hat ja auch einen Artikel ungefähr 3 Wochen nach Köln geschrieben, dass die wirklich fast alles von der Stokowski übernommen hat. Lori Penny hat ja auch diesen Ausnahmslos Aufruf, war ja unter den Erstunterzeichnern. Also die hängen ja auf jeden Fall mit der da schon irgendwie dran, dass sie das halt vorher alle schon gesehen hat und so, und dann gesagt hat, ja, finde ich in Ordnung. Und die ist ja auch super beliebt in Deutschland, die Lori Penny. Also im Vergleich zu England und so, sagt sie ja selber. Und die will jetzt auch nach Berlin ziehen. Das wird ein Spaß. Gott, ja, wenn Deutschland etwas braucht, dann sind es noch mehr Fördergeld geile Patreon-Huren, ja? Bitte alle nach Berlin ziehen, da brauchen wir nur eine Atombombe schmeißen, dankeschön. Oh Gott, ja, nee, Lori Pennys Artikel zu der Sache war auch wahnsinnig toll. Ja, es gibt nämlich, das hatten wir hier, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt mal angesprochen hatten, oder ob wir das nur in unserer Twitter-Gruppe, es gab so ein Meeting von bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, wo halt Lori Penny dabei war und die vom Missy-Magazin, die auch diesen Weiß-Artikel da geco-autert hat mit Witzurek zusammen. Und da sitzen sie dann halt so fröhlich plauschend da beieinander, ist auch auf Englisch, und hat sich ja bisher noch keiner vorgenommen. Das ist nämlich ganz interessant, halt, wie die dann da so meinen, so, ja, hier in Deutschland, da bist du ja so gemocht, und Ist das denn England auch so? Sie so, nein, England ist nicht so. Man muss aber auch dazu sagen, dass es früher für solchen Schwachsinn wirklich kaum einen Nährboden gegeben hat. Ich meine, vielleicht bin ich auch etwas jünger und habe das nicht so mitbekommen früher, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch nie in einer Debatte bis vor wenigen Monaten jemanden sagen gehört, ich finde das beleidigend. Das ist meine Gefühle. Ich habe bis hier noch kaum erlebt und ich glaube auch kaum, dass das hier irgendwie einen festen Nährboden finden wird. Also das gab es in der Solomon Rushdie-Sache in England, als dem der Literatur Nobelpreis verliehen werden sollte oder worden ist für sein Lebenswerk. Ja, wir haben jetzt gerade von Deutschland hier geredet. Also in Deutschland weiß ich es nicht. Also ich habe auf jeden Fall solche Social Justice Warrior-Typen damals in der Piratenpartei kennengelernt. Aber ich weiß nicht, wie, also die hatten das halt auch eigentlich so ziemlich übernommen, ne, aus Amerika oder irgendwoher, wo sie das im Studium Auslandsjahr oder so ein Kram da irgendwie aufgeschnappt haben oder weil sie Fernsehen da irgendwo geguckt haben, irgendwas. Ja, ich habe diese Leute in München kennengelernt und die waren immer irgendwie, wie du gesagt hast, auch alles wortwörtlich aus einem amerikanischen, halt englischsprachigen Raum übernommen. Aber um mal wieder zurück auf die Wahlergebnisse zu kommen, ich sehe gerade hier bei den Hochrechnungen von der CDU -12% weg. Und kann es sein, dass die meisten neuen AfD-Wähler von der CDU kommen oder glaubt ihr, dass die großteils wohl auch von anderen Parteien kommen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie von überall kommen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch von der CDU kommen. Die SPD hat auch 10% verloren in Baden-Württemberg. Die einzigen, die wirklich dazu gewonnen haben, sind die AfD, die Grünen und die FDP. Haben wir schon Aufstellungen über die Wahlbeteiligung im Vergleich zu vorher? Schau ich mal schnell. Das fände ich interessant, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die AfD viele Nichtwähler dazugezogen hat. Und viele aus allen Parteien, die mit der jetzigen Flüchtlingspolitik nicht zufrieden sind. Meinst du vom Nichtwähler zum Frustwähler? Ja. Hohe Beteiligung. Hohe Beteiligung. Guck dir mal Sachsen-Anhalt an. Ich meine, da haben fast alle, außer der FDP und der AfD, haben alle verloren. Und den anderen. Aber ist es zusammen nicht genug? Gerade so wären die alle Verluste der Blockparteien sozusagen wären die AfD. Und selbst die NPD musste Leute an die AfD abgeben, so wie es aussieht. Also, soweit ich hier lese, ist die Wahlbeteiligung viel höher als wie 2011. Mhm. Ja. Ja, das glaube ich nämlich, dass die anderen Parteien nur im Vergleich weniger haben. Also nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich irrsinnig über dieses Ergebnis. Ich komme ja politisch nicht eher aus der Rechten, aber ich denke, dass dieser vereinte CDU-Block, der hat so in der Politik dominiert und ich hoffe, dass der jetzt gespalten wird mit der AfD. Also ja, ich freue mich wahnsinnig darauf, eine 6-Parteien-Republik zu haben, sozusagen. Dass da mal wieder mehr Bewegung einfach in der Politik da ist. Also, ja. Ja, vielleicht geht es jetzt der CDU so wie der SPD. Ja, die sich ja auch gespalten hat. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, 10, 20 Jahre oder so. Ja, das wäre es was. Wobei ich immer noch sagen muss, die AfD, da wird jetzt gegen CDU-Wähler der Hut hochgehen, aber ich finde, die AfD ist ein Stück weit eine ehrlichere CDU. Vieles von dem, was die CDU umsetzt, ist halt irgendwie schöner präsentiert, mit schöneren Worten in der Öffentlichkeit und alles. Aber die haben da schon sehr viele Deckungssachen von dem, was sie fordern. Also, ja, das mag vielleicht auch ziemlich böse rüberkommen, wenn ich das so sage, aber das ist so irgendwie das Gefühl, was ich dazu habe. So. Also, ich weiß auch nicht. Ja, das ist auch noch ein Schmankerl am Rande. Die AfD hat einen Direktkandidaten geholt. Ich meine, ich hatte vorhin was von Mannheim gelesen. Das würde auch hinpassen. Na gut, es war doch Hessenwahl vor einer Weile und da hatte die NPD, glaube ich, mit 30% aber das ist 50. Das ist so ein Drecksloch da in der Wetterau, das tut uns auch allen schrecklich leid. Das ist wirklich, so viele Leute NPD wählen, das ist einfach dumm. Ich glaube, das einzige Bundesland, wo die AfD nicht extrem krass gewinnt, ist Bayern, weil die die CSU haben. Und die CSU ist so schon... Ich habe seit Wochen und Monaten habe ich gesagt, die CSU soll jetzt ihre Verbindung zur CDU aufgeben. Ja, das wäre jetzt der Moment gewesen. Eigentlich. Die schaffen es noch, ihre Landesverbände bis zur Wahl anzumelden. Ja. Und die würden aus dem Stand in alle Parlamente kommen. Das wäre total krass. Das wäre jetzt die Spaltung dann eigentlich vollendet, die der Kraut gerade angesprochen hat. Ja. Wenn du das schaffen würdest, dass du mit der AfD einen Keil zwischen CDU und CSU treibst. Dann... Aber dann haben sie eigentlich, dann werden sie auf jeden Fall so schnell nichts mehr regieren. Und so denken die halt eben auch. Also du kannst mir sagen, was du willst. Der Seehofer, der mag so viel an der Marke da rum, doch dann wie er will. Das ist, der ist heilfroh, dass sich andere Leute um die anderen Quark Bundesländer kümmern und ihm da zu seinem Stück verhelfen. Und was reicht er dann, ne? Wenn er Merkel hier rumkommandieren kann? Die CSU, was CDU-Politik angeht. Die können denen ja teilweise richtig Sachen vorschreiben im Prinzip. In den internationalen Pressenstimmen, also was ich jetzt zum Beispiel hier beim BBC lese, ist Angela Merkel, CDU suffers German state election setback. Also die sind sich einig, wie es aussieht, darüber, dass das hauptsächlich wohl eher ein Verlust für Merkel ist. Zumindest schreiben sie das so. Ja, eine Abstrafung von Merkel. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ah, guck mal, hier eine Wahlwanderung aus Rheinland-Pfalz. Okay. Woher kommen die AfD-Wähler? Ja, da 45% Nichtwähler und andere, das meine ich. Das ist doch krass. Ja. Und Baden-Württemberg 41% Nichtwähler. Viel CDU. Ja, viel CDU. Das für die Linke, wie wir es vorhin vermutet hatten. Kannst du mir den Link dazu schicken? Weil wenn ich dann später dazu ein Video mache, da werde ich das wahrscheinlich Screenshots machen. Also im Chat. Du siehst ja hier unseren Channel-Chat. Ja. Danke. Bitte. Da haben wir das. Und Sachsen-Anhalt nochmal das Gleiche. Boah, 40%. Ja. Das ist die NPD. Ich wollte schon sagen, wer ist denn die braune Partei? Aber wer ist denn diese braune? Moment mal, die haben 11%. Gab es da noch so eine aus der Vergangenheit? Das ist aber von 2011, okay? Okay. Nee, haben 2011 haben die was anderes gewählt. Von den AfD-Wählern heute haben 2011 17% CDU gewählt. Okay, dann sollen die blöden Arschlöcher... Die ja eine... ja... Dann sollen jetzt auf Twitter die ganzen Leute, die rumheulen in dem Hashtag, die sollen jetzt nicht kommen mit von wegen, oh, die kriegen ihre ganzen Wähler ja aus der NPD. Ja, die kriegen einen wesentlich größeren Teil aus der CDU. Ja, auch interessant. Wen wählten Frauen? Ist auch ein sehr hoher Wert für AfD, wo doch immer bisher behauptet worden ist, das würden eh nur Männer wählen. Finde ich interessant. Wie ist es hier? Nee, Umfrage. Da, Frauen. Ja, aber auch im Schnitt. Also ein bisschen unterm Schnitt. Also. Puh. Und wie ist es hier? Ja, überall ist die AfD bei den Frauen zwar unterm Wahlergebnis, aber nicht weit. Von wegen Männerpartei. Ich freue mich schon darauf, wie jetzt zum Beispiel Weißdeutschland und so weiter und so fort morgen darauf reagieren werden. Das wird sicher ein Spaß. Mit extremen Arschmet. Also die haben die Vaseline wahrscheinlich schon vor 2 Wochen eingekauft, so viel die brauchen. Ja. Damit sie morgen nicht auf dem Trockenen sitzen, wenn sie sich ihre faltigen Sandknirften aufreißen und einen Artikel rausscheißen. Ja. Das ist ja überraschend gleichmäßig verteilt. Ja. Das ist auch interessant. Ja. Ich hätte jetzt vermutet, dass es mehr ältere, also wesentlich mehr ältere als jüngere Leute sind. Ist es aber scheinbar nicht so, wie es aussieht. Nee. Gerade hier, das ist gleich viel unter 30 und zwischen, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Nee. Wie UKIP in England eine Machtbasis aufgebaut hat, das sind ja am Anfang, also vor 6, 7 Jahren, wie sie angefangen haben, kleinere Erfolge zu haben, da sind ja auch sehr viele Leute von der BNP von ihrer Partei zu UKIP zu UKIP gewechselt. Also von den Wählern her. Und dann haben immer alle damals in den englischen Medien gesagt, ah ja, das sind ja Nazis, weil da kommen die ganzen Wähler von der BNP. Aber dann langsam hat sich auch einfach in England, dass immer mehr Konservative, nicht nur Wähler, sondern auch Kandidaten und Parteimitglieder gewechselt haben. Und ich hoffe, dass dieser Prozess jetzt auch hier stattfinden wird. Hm. Dass wir, was wir jetzt in nächster Zeit sehen werden, könnte wohl sein, dass die sehr viele aus der CDU wohl die Seiten wechseln. Mhm. Aber interessant ja auch, Beamte 7%. Wenn es nach den Grünen und der Antifa gehen würde, wären das ja eigentlich alles Leute, die man rausschmeißen müsste aufgrund ihrer politischen radikalen Gesinnung. Ne? Also, wenn man sich das so überlegt. 7% aller Beamten in Baden-Württemberg müssen leider gehen, weil sie radikal sind. Kannst du mal davon ausgehen, dass es, ernsthaft, wir können immer davon ausgehen, dass es ein bisschen höher ist bei den Umfragen. Okay, die bei den Studierten haben sie die 10%. Das ist abgefahren. Ich habe vorhin auf Twitter einen Kommentar gesehen, ob das denn in Ordnung ist, wenn man einen Organspendeausweis hat, dass man schreibt, dass das nicht an den AfD-Wähler gehen darf. Das war aber satirisch, oder? Ich glaube, das war mehr so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es Satire war, also ich muss es nochmal raussuchen. Ich fürchte, es war nicht Satire, sondern nur ein hochnäsiger Kommentar. Ja. Da glaubt jemand, dass er ganz besonders lustig ist. Ja, ja. Scheint die Sonne auch für Nazis. Das ist ja krass. Tja. Da haben wir den Salat. Gut gemacht, GroKo. Danke, Angela. Was sind die nächsten Wahlen? Ich finde ja immer noch, wenn es mehr ethischen Journalismus geben würde, wäre das nicht vorgekommen. Ganz ehrlich. Actually, it's about ethics and journalism. Doch, da hat er recht, auf jeden Fall. Ich sag mal, die Medien haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, diese Atmosphäre zu kreieren, wie soll ich sagen, da wurde halt eben gesagt, so eben, es gibt einen Handlungszwang, man muss es jetzt unbedingt, man muss jetzt unbedingt eine Seite ergreifen und so, ja, und haben die Leute halt AfD gewählt, ne? Jo. Ja. Die haben doch so Leute wie den Höcke erst groß gemacht. Ja. Wenn die sich nicht alle an dem abgearbeitet hätten, tagelang, jedes Mal, wenn er irgendeine Scheiße erzählt hat. Ja, selbst schuld. Blöde Vollidioten. Und dann kommt noch so schöner Kram wie Böllerpresse und so. Also und alles, was die Presse gemacht hat, hat der AfD recht gegeben. Irgendwo das. Und dann stellt sich die politische Klasse schon am Wahlabend hin und sagt, ja, aber ich spiele nicht, also hier jetzt in Rheinland-Pfalz sagt die SPD, ich bestehe nicht für eine große Koalition. Was ist das denn für ein Politikverständnis, wenn man in sowas schon reingeht und vorher sagt, nee, also die Lösung auf keinen Fall. Damit sollte auch mal irgendwie Schluss sein. Ja. Dieses Fundamental muss man auch sagen, eine Demokratie funktioniert so, man geht in das öffentliche Forum und man argumentiert für was man präsentieren will. Also man argumentiert für das, was man vertritt. Und ja, man versucht Leute zu überzeugen damit und man muss auch die Opposition immer in der Debatte ernst nehmen und auch mit der Opposition argumentieren. Und das haben sie sich ja hier geweigert. Dem haben sie sich hier verweigert. Verweigert dem, was die AfD besprechen wollte, dagegen zu argumentieren, dagegen Gegenargumente aufzubringen. Und wenn man sich diesem Prozess derartig verweigert, wenn man nicht versucht, gegen die AfD zu argumentieren und einfach nur abschweifend oder abwertend darüber jetzt irgendwelche Bemerkungen macht, dann ist das natürlich klar, dass die mehr dazu gewinnen, weil die Gegenargumente gegen die kaum existieren, weil die nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden. Hört. Ja. Das ist, warum ich meine, dass ich die Schuld sozusagen dann in den Medien sehe, einfach nicht Demokratie wirklich zu leben, weil sozusagen, wenn man sich einen besorgten Bürger anguckt und nur auf ihn runterguckt und ihm nicht erklärt, warum er weniger besorgt sein sollte oder warum da nicht so viel Grund zur Sorge ist, ja, dann kommt halt sowas bei rum, wer hätte es gedacht. Also, Es wurde ja auch nicht informiert. Es wurde ja auch an keiner Stelle informiert. Überall wurde nur halt eben mit irgendwelchen Labeln, mit irgendwelchen Schubladen um sich geworfen. Ja, wurde halt eben versucht, so über diese moralische Schiene das Ganze zu lösen und so. Aber die Leute waren halt nicht informiert. Ja. Schon allein das mit der Besorgtheit ist ja auch so ein Kackbegriff. Ne? Also ich sag mal, wenn ich noch erinnert über, wie sie sich alle tagelang die Hose vollgeschissen haben in den deutschen Medien über diese Rouge-Wie-Versammlung da, ne, wo ich auch jedem komischen Journalisten da hinschreiben hätte können, so, du besorgter Bürger, was bist du besorgt, dass sie sich da treffen, ne? Und so ein Kram. Das ist ja auch wieder nur so im Auge des Betrachters. In der Linken, da wird genau so alle möglichen Sachen werden immer überdramatisiert zum Kampf auf Leben und Tod, ne? Ja, dass sie aus dem besorgte Bürger-Ding so ein Meme gemacht haben, so fast schon wie dieses Free-Speech-Meme bei der Gendergate-Sache. Ja, das war ja nicht nur das Free-Speech-Meme. Das gibt es ja in Deutschland schon länger, aber... Das Free-Speech-Meme, das kam sogar aus der E-Season-Plus-Ecke, wenn ich mich richtig erinnere, also das ist schon älter. Das stimmt, noch älter. Als Gamergate, ja. Und dann mal, oh, gefrorener Pfirsich. Sterbe ich mit einem gefrorenen Pfirsich? Er macht sich Sorgen um seinen gefrorenen Pfirsich. Ja, aber so ungefähr, auf dem Level ist das halt ungefähr. Und das ist halt einfach, Leute, ey, also. Ja, sind ja auch vor allen Dingen halt dieser Aktivismus. Ne? Wir müssen alle die Welt retten. Und es ist ja dann egal, was man sagt und so weiter. Also für mich ist dann auch nach wie vor der Tiefpunkt, als sie da gesagt haben, dass dieser Pirinci bei einer Pegida-Demo irgendwie nahegelegt hätte, dass irgendwelche Leute ins KZ gehören. Mit diesem Spruch, die Lager sind ja leider geschlossen. Und die haben das ja so hingestellt, als hätte er gesagt, die Lager sind leider geschlossen über die Leute. Und das ganze Ding im Zusammenhang war ja, dass er gemeint hat, quasi für die Leute von Pegida müsste man ja dies und jenes machen und dann so polemisch gesagt hat, weil die Lager sind ja schließlich geschlossen. Also quasi, man könnte ja die Leute von Pegida nicht ins Lager stecken. Und das wurde ja auch in etlichen Zeitungen irgendwie verbreitet, dass er das so gesagt hätte und irgendwelche Leute da haben irgendwie gekündigt, die für ihn gearbeitet haben und so ein Zeug. Und dann ist 2 Wochen später rausgekommen, dass er das halt eben in dieser Form überhaupt gar nicht gesagt hatte. Und das hätte ich halt auch nie erwartet, dass sie sowas überhaupt ins Verhältnis, weil was soll man dabei gewinnen? Ja, da kann man die Stoppuhr starten, wann dieses Ding einem in der Fresse explodiert, diese Lüge. Ne? Nee, das ist aber halt genau das, was der Mann sagt. Das muss man daneben als Vorwand und dann so hinstellen und sich dann so sagen, so, naja, das ist ja okay, wenn wir das jetzt machen, weil das ist ja ein schlechter Mensch und guck mal, was der sonst alles macht und wenn wir dem jetzt damit irgendwie ein Bein stellen können, dann ist ja was gewonnen. Und das ist immer wieder dieser Aktivismus im Journalismus und da haben wir halt eben das Problem, der zu diesen ganzen Sachen da führt. Dass man da komplett das Vertrauen dann verliert und sich dann den Leuten die Zunge rausstreckt, wenn sie dann sagen, so, ja, hier ist alles Lügenpresse und wie seid ihr denn drauf und ich vertraue euch nicht und so weiter und so fort. Da wundern sie sich dann so nach dem Motto, ja, wir haben noch so viele tolle Features hier in unserem Fernsehsender gezeigt darüber, wie schlimm die sind und uns wochenlang in unseren super tollen Zeitungen drüber ausgelassen, wie kacke die sind, dass die wählen und Idioten sind und warum wollt ihr denn Teil von Idioten sein? Ja. Also, ja. Nee, das mit Lügenpresse, das haben die sich halt wirklich verdient mit ein paar echt dicken Eiern, die sie da gelegt haben. Und das Tolle ist vor allem, das haben sie sich teilweise schon fast im Nachhinein verdient. So, okay, sie nennen uns Lügenpresse, lass uns jetzt mal so richtig hier auf die Kacke hauen. Nee, ich glaube, so ist das nicht. Also, das ist halt nicht. Eher so dieses von wegen, der Zweck heiligt die Mittel, wenn es für die Sachen ist, von denen wir ja wissen, dass die gut sind. Ja, ja. Für das höhere Wohl. Wollt ihr mich dann nochmal kurz einblenden? Ich habe hier noch einen lustigen Tweet. Von der Laser-Sushi, das passt gut zum Thema Laurie Penny und den englischen Wörtern und so. Naja, gut, ich bin schon getriggert, komm, zeig. Okay, bin ich jetzt sichtbar? Ja. Also das hatte ich jetzt hier die Woche über gefunden, das war ganz witzig, wo sie dann hier irgendjemandem sagt, so Laurie Penny lese ich nicht mehr so gerne. weil sie so krass geassert wird. Als gute Feministin. Look at me! I'm Mr. Meeseeks! Look at me! Look at me! Oh, Moment, man kann mir das jetzt mal übersetzen? Ich raff's nicht. Das ist, okay, ist egal, ist ein Meme, muss man nicht verstehen. Ja, nein, auf jeden Fall verstehe ich, ich meine den Tweet. Ja, ach so! Da versteht er das Meme, bevor er die... Okay, alles klar, gut. Ja, der Tweet ist, dass sie hier wahrscheinlich dieses Taz-Artikel hier verlinkt hat, wo hier... Ach nee, das ist gar nicht der. Ich dachte schon, das wäre der, wo es irgendwie heißt, von wegen... Ach, das ist einer von Lori Penny, noch toller. Von Lori Penny in der Taz. Super. Feministisch geprägte Frauen haben Leistungsdruck mit Freiheit verwechselt. Doch ihr Erfolg wird ihnen... geneidet. Es ist Zeit für einen Generalstreik. Ja, ja, ja. Ruft sie zu einer Straftat auf in Deutschland. Ach, gut. Einfach mal Pause machen, was Schickes anziehen und sich selbst feiern. Aber ja, sie fällt ja so ein bisschen aus dem Raster, weil sie ja nicht wirklich sich Leistungsdruck aussetzt. Ja. Ja, sie kommt ja aus einer reichen Familie, hat kaum nie in ihrem Leben gearbeitet, wie die Mama und der Papa, die durch die Uni finanziert haben. Ja, also das, was sie halt eben meint, ist so nach dem Motto, also jetzt ist es halt eben wieder was Negatives, ne, dass die ja jetzt eine gute Feministin ist und deswegen darf man die jetzt nicht mehr gut finden. Wahrscheinlich auch, weil jetzt hier Erfolg hat und Fräulein Laser Sushi nicht mehr so sehr oder keine Ahnung. Also weiß nicht. Nee, die müssen sich ja ein bisschen selbst behaken, ein bisschen Sektenkriege betreiben, weil jetzt haben wir Lori Penny und die Witzerek und die sind praktisch identisch. Ja, man kann nicht zwei von denselben haben in der gleichen Stadt vor allem. Ja, die Lori Penny hat wenigstens etwas mehr Charisma. Also. Aber dafür diese Stimme. Ja, aber die Witzerek, die hat das Charisma eines trockenen Waschlappens, wie die immer da herumsitzt bei den Interviews. Aber Lori Penny hat schwarze, seelenlose Augen, wie die Augen einer Puppe. Aber es ist wenigstens unterhaltend. Ja, da kann man sich gut drüber lustig machen. So ein dämonischer Tentakel aus der Haut hervorbricht, weißt du? Ihre wahre Natur zu offenbaren. So ja, schwarze Haare treten hervor unter der Haut. Die ist wenigstens auch ihre eigenen Popel, die Penny. Ich wollte gerade sagen, rollen, schlucken. Das Ding habe ich auf dem Desktop liegen, für jeden, für jeden Zweck. Ja. Ja, das ist jedenfalls drauf. Ne? Also das ist auch nochmal hier sowas zum Thema Endgoal des Feminismus. Ne? Wie realistisch sind deren Zielsetzungen und so ein Zeug? So, ja, die Leute mögen uns ja nicht. Jetzt haben sie da die wird gefeiert so und da heißt es noch, die wird so krass geassert als gute Feministin. Ja, aber geassert ist doch eigentlich was Negatives. Das ist doch, wenn ich okay, das ist ja auch was Negatives. Die meint das ja auch negativ. Aber wie die gute Feministin? Aber das ist doch nicht negativ gegen Lori Penny, wenn man sie als gute Feministin bezeichnet. Was ist denn überhaupt geassert? Wie sieht das so? So nach dem Motto, ich will wissen, was geassert ist! So nach dem Motto, einer. Ich glaube, eher so auf Spaltung, so. Weißt du? So nach dem Motto, einer von den Guten halt. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein, ja, die und die sind alle doof, außer der und der, so das ist einer von den Guten. Ach so, okay. So dieser Spruch. Aber das ist doch das Gegenteil von Othering. So, Othering ist doch eigentlich, ey, das sind die anderen. Das ist die Outgroup praktisch. Ja, das ja, weißt, mit den guten Feministinnen, das ist halt eben dieses von wegen so, ja, sie ist halt eine von den Guten und dieses Othering, ja, irgendwie so nach dem Motto. Also ich glaube, sie hat es einfach nicht verstanden und weiß nicht, was sie. Ja, wahrscheinlich meint sie damit so, die ist eine gute Feministin, deswegen sind alle anderen Feministen ja schlechte Feministen oder irgend so ein Kram. Ist es sowas? Ich glaube, wir haben einfach so einen typischen Inigo Montoya-Moment mit You keep using that word. I don't think it means what you think it does. Ja. Ich dachte, ist es irgendwie sowas wie eine No-True-Scotsman-Fallacy für Feministin? Oder? Nee, ich glaube, da beißt sich die Klapperschlange einfach selbst in den Schwanz. Wenn du eine Bewegung hast, die sich als radikal definiert, dann gibt es in dieser Bewegung immer den Mainstream und von dem muss man sich dann immer weiter ins Radikale bewegen. Und wenn das Radikale dann wieder zum Mainstream wird, dann muss sich ein neuer radikaler Außenflügel bilden. Und es wird immer bekloppter. Also es wird immer weiter verzerrt, zersplittert, bis am Ende dann so ein Tweet dabei rauskommt. Also wir sehen es jetzt hier zum ersten Mal, die vollkommen bekloppte Lori Penny ist zu Mainstream. Okay. Ja, die wird auf jeden Fall krass geassert, ne? Soziologischer Terminus, weil die Frau Lesersushi ist ja studierte Soziologin, die weiß ja ganz genau, was abgeht, ne? So wie die alle. Ja, ja. Und deswegen krass geassert, das ist ein guter Grund, so, warum man die nicht mehr lesen braucht. Weißt du, die Lesersushi, die hat das getweetet, dass die geassert wird, weil sie sich selbst getriggert fühlt, ne? Geassert, getriggert, gefrustet. Hast du schon mal jemanden gleichzeitig geassert und getriggert? Nee, die ist getriggert, weil sie, weil die andere geassert wird. Also, ich weiß ja nicht so richtig, was geassert heißt. Also, aber wo kommt sie wirklich her? Wenn du an einem Monday jemanden asserst, den du vorher getriggert hast, das ist das Rape Culture. There's always a bigger Leute, trigger. Leute. Es ist Deutschland hier und keine Anglizismen. So nicht. Ich kann Ihnen Ihre Fragen gerne in Englisch beantworten, aber das Gespräch führen wir jetzt bitte in Deutsch. Aber ich finde das ganz gut, dass sich die Berliner Feministin eine britische Feministin dazu holt, weil dann haben sie wenigstens irgendjemanden, der ihnen die ganzen Fachterminologien übersetzen kann. Früher hatten wir doch in Berlin rum so eine Mauer. Warum haben wir die weggemacht? Ich weiß es nicht. Also wenn wir jetzt Einwanderung von Feministinnen haben, dann habe ich das erste Mal wirklich Angst vor Einwanderung. Wenn dann mehr kommen, nachher sind wir noch sicheres Herkunftsland für Anita oder so. Also nee. Oh ja. Ja, das wär doch toll, wenn Deutschland das Paradies für Feministinnen wird und wir bauen dann die Mauer drumherum und schließen von außen ab. Wir fahren dann alle zwei Monate mit der Kamera hin und assern die krass. Ja, ja. Von so Plattformen aus, die dann so alle 100 Meter auf der Mauer errichtet wurden, weißt du? Und die kommen dann an und kratzen dann, ja, genau. Und wenn wir dann immer die Schnauze voll haben, ja, dann sprengen wir die Deiche und können noch eine Runde schwimmen gehen. Und dann sind wir die voll wicked am Othern. Genau. Ah, heute Abend gibt es wieder Bonusladung vom Patriarchat, ich sehe schon, ey. Wir sagen nur so gemeine Sachen wie, das sind gute Feministin. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr wird es mir klar, dass gute Feministin eine Beleidigung ist. Gute Feministin ist wirklich eine krasse Beleidigung. Ja. So als würde man sagen, jemand ist ein gutes Arschloch oder so. Das wird super, wenn wir irgendwann mal irgendwo die Witzurek treffen und dann kurz interviewen können, dann vielleicht bei der Republika. Dann fragen wir diese und leiten so die Frage ein mit, ja, Sie sind ja eine von den guten Feministinnen. Und dann sagt sie natürlich, ja klar, sicher bin ich das. Ha, danke schön. Sie jetzt eher sind als eine Feministin. Sie als eine Feministin aus der Mitte. Was sagen Sie denn zu den etwas radikaleren Feministinnen wie Lori Penny? Leute, ich sag mal jetzt noch auf Wiedersehen. Ich habe noch übelst Kopfschmerzen und ich muss meine geistige zusammenkommen. Aber nächstes Mal, wenn ihr einen Stream macht, dann schaue ich, dass ich etwas pünktlicher bin und auch weniger durcheinander. Gerne. Wir sind ja auch am Start. Es gibt schon Leute, die haben sich sehr in deine Stimme verliebt. Also, falls du da mal wiederkommst. Ja, natürlich. Und dann mache ich auch einen Werbevideo an uns, herkommen sollen. Super. Okay, danke nochmal für die Einladung. Vielen Dank. Bitte. Danke, dass du da warst. Hau rein. Gerne. Ciao. Ciao. Ja. Stimmt aber wirklich, ja. Eine sehr schöne Stimme. Ja, ich bin schon ganz da so, hallo, es pulsiert schon in der Hose. Also er ist auf jeden Fall echt fleißig, ne? Es war in seinem YouTube-Kanal, den er ja erst Anfang des Jahres gestartet hat, sind schon so einiges an Videos hat sich da angesammelt. Ja. Cool. Also ich habe noch nicht alles geguckt, aber so ein paar Sachen war schon ganz in Ordnung. Leider alles auf Englisch, also für ihn wahrscheinlich ganz gut, weil hat er natürlich dann mehr Subscriber und so. Ja. Also ich meine, das ist jetzt nicht das Problem. Ne? Aber was ist denn los hier? Komm, wir sind hier mal 5, 6 Leute. Ja? Das Einzige, was wir machen, sind unsere Livestreams. Wir müssen produktiver werden. Komm schon, Leute. Ihr seid doch kreativ. Ah! Triggert sie alle. Assert sie alle. Ja, assert sie alle. Gewiss geassert. Krass. Ja, nachher sagen die Leute noch hier irgendwie, Old Gamer ist der gute Weltraumaffe oder so. Oder ja, genau. So. Und dann sitze ich hier und denke mir so, ja, irgendwie stimmt das schon. Ich war von Anfang mit dabei und so. Oh, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich brauche euch gar nicht so, weißt du? Ich mach meine eigene Band auf. Nein. Das funktioniert ohne euch überhaupt nicht. Ja. Schön. Sehr gelacht heute. Ja. Ja, ist ja schön. Ja. Okay. Ja, ich denke, wir werfen noch mal einen abschließenden Blick auf ja. die aktuellen Wahlergebnisse und dann sind wir so langsam durch, oder? Ja, ich glaube, es hat sich jetzt auch so eingependelt und wenn es Änderungen geben sollte, nur noch im Bereich hinter dem Komma. Ah ja, okay. Du musst ihn noch einblenden. Das sah man jetzt nicht. Ja. Ah. Nee. Ich hab's immerhin kurz gesehen. 15% Baden-Württemberg. Ja, aber ansonsten, das passt ja auch alles sehr ins Schema mit dem Hartmut Danisch-Block. Ja. Ja, genau. Das kann ich auch nochmal kurz einblenden. Das hatte ich ja auch irgendwo vorbereitet. Wo hatte ich das denn? Und das ist ja auch so ein Ding. Genau, da kann man, also da war auf in der Zeit hat jemand in der Kommentarsektion den einen Blog von Hartmut Danisch getwittert und das hat dann dazu geführt, dass sie dieser Kommentar mit dem Link ja ausgeblendet wurde und dann quasi da eingeblendet wurde, bitte sehen Sie davon ab, Links zu teilen, die als rassistisch verstanden werden könnten. Ja, ja. Hat das jemand dem Danisch mal mitgeteilt, weil der liebt ja sowas? Ich wusste das von dem, weil der hat natürlich darüber auch einen Blogpost geschrieben. Hier hatte ich das genau. Ich kann das auch gleich nochmal einblenden. Ich würde extrem gerne wissen, was der Originalkommentar war, wo das drin stand, den sie da gelöscht haben. Sieg Heil Danisch vor Reichsminister. Ja. Nee, weil das ist ein Riesenkrebs mit diesen Völkermorden der Kommentare, nenne ich es mal. So vollkommen unbelastet. Ja, eine ethnische Säuberung in Kommentarsektion, kann man gar nicht mehr anders sagen. Ne? Das da ist hatten ja wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, mit dem super tollen Beispiel von GameStar, ne? Das hat ja bei denen auch prima geklappt. Ja, und hier steht es, ne, ich habe das hier mal archiviert, entfernt, bitte verzichten Sie auf Verlinken von Inhalten, die als rassistisch verstanden werden könnten, die Redaktion nicht gesehen. Und hier drunter sagt der nächste hier, nicht deutsch, links. Und dazu bemühen Sie ausgerechnet Hartmut Danisch. Wenn man sich diesen rechtsextremen Schundblock ansieht, kommt einem Max Liebermann in den Sinn. Kenne ich gar nicht, wer ist denn das? Ach, das ist der hier geschrieben hat, ich kann gar nicht so viel fressen, ich kann nicht so viel fressen. Ja. Ja, super, super. Nicht deutsch. Vor allem der nicht deutsch, der scheint da ja ein bisschen obsessiv auf alle Kommentare geantwortet zu haben, weil da ist er der ja nächste. Ja. Nicht schlau links, hat sich zu allem geäußert, ja. Ja. Und zu Hartmut Danisch muss ich wirklich mal ganz ehrlich sagen, ich habe von dem jetzt mittlerweile einiges gelesen. Es ist immer sehr gut mit sehr interessanten Gedanken. Und der Mann ist ja auch scheinbar schon ziemlich viel rumgekommen auf der Welt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Er hat zum Beispiel auch einen ganz guten Beitrag geschrieben über seine Reaktion auf diese Keynote von dem C3-Kongress mit der Schwarzen da, was ja auch wieder so ein wo kommst du wirklich her, komische Rassistennummer da irgendwie war. Und dann ist er ja auch mal bei den Grünen rausgeflogen. Das ist auch ein sehr guter Blogbeitrag von ihm, wo er darüber geschrieben hat, wie die ihn da quasi vor die Tür gesetzt haben und irgendwie den Raum zu einem nur Frauen-Safe-Space irgendwie umgewidmet haben. Und lauter solche Tricks, ne? Also, ja, also den als recht zu bezeichnen, ist auch vollkommen Narkokolores. Da gibt es nicht die geringsten Anzeichen für. Und das ist genau das gleiche Problem wie mit Sexismus. Als ich negative, was ich immerhin sagen kann, ist, dass sein Blog ein bisschen hässlich ist, weil er sich mal ein neues Team holen. Aber das ist auch schon alles. Vor allem, der kommt doch aus dem IT-Bereich, der sollte doch eigentlich... Ja, ITler sind ja nicht unbedingt so die besten Grafiker, ne? Ja, na gut, das stimmt. Ich habe ja immer so ein bisschen alles gemacht, aber das ist schon wahr. Also, wenn man sich so auf Programmieren konzentriert, da gibt es schon Leute aus dem reinen Grafikbereich, die da um einiges hübschere Sachen zustande bringen. Aber man kann sich ja auch ein fertiges Theme irgendwie irgendwo ja, ja. oder so, was ein bisschen hübscher ist, glaube ich, auch ein WordPress-Blog, was er hat. Genau. Ja, aber hier sieht man das halt. Das ist genau diese Verwässerung mit dem Begriff von Rassismus. Und dieses als rassistisch verstanden werden. Ne? Es geht mal wieder um die Feelings, my feelings. Ja. Yeah. Ich empfinde das als rassistisch. Ne? Ich empfinde das so ungefähr. Deswegen, und die Leute wundern sich, warum die AfD Erfolg hat. Die Leute können Rassisten gar nicht mehr erkennen, wenn sie sie sehen. Weil alles Rassist genannt wird. Früher war da wenigstens immer noch so ein brennendes Kreuz daneben, damit man wusste, worum es geht. Nee, das war ganz anders. Das war, da waren die Schwarzen, die haben die Weißen so sehr unterdrückt und das waren schwarze Moslems und die haben die Weißen so sehr unterdrückt, dass die Weißen ihre Kreuze verbrennen mussten. Ja. Oh. War ganz schlimm. Der American Jihad damals. Ja, Mann, 1875, wir waren dabei. Mhm. Wobei, da gab es den Kugels klar noch nicht. Ja, aber es ist halt auch unglücklich formuliert. Kann als rassistisch verstanden werden. Keine Ahnung. Tut man dann sein Lesen unter Generalverdacht stellen, dass er zu dumm ist, sich eigene Gedanken machen? Also, zu können. Also, vor allem, und was ist denn dann, wenn man diesen Neusprechkatalog erfüllt, was ist denn dann nicht im Verdacht, rassistisch zu sein? Da musst du ja jeden Text vorher eigentlich durch einen Zensurbot jagen, damit du nicht im Verdacht stehst. Also du kannst auf jeden Fall nicht guten Tag sagen, weil das Azad den Tag, das ist ein guter Tag. Das triggert also nur Tag, obwohl das benachteiligt die Nacht, die eigentlich als Tages. Ja, und was ist mit den Vampiren? Aber bitte mal ehrlich, das ist doch nur wieder mal eine Absicherung, damit halt eben Moderatoren und Admins entfernen können, worauf sie Bock haben, weil wenn sie wirklich eine Linie fahren würden in dieser Hinsicht, würden sie eine Liste veröffentlichen mit verbotenen Worten und die vielleicht auch zur Diskussion freigeben. Oder also es gibt ja hier auch so einen Melden-Knopf, ne? Ja. Ich tippe mal da drauf, dass hier nicht schlau doof da drauf geklickt hat und und auch ordentlich rumreportiert hat, ja. Und die wahrscheinlich den Kram dann irgendwie so einfach mal weggenommen haben, oder ich weiß. Übrigens, Update, ich habe jetzt meinen Facebook-Account endgültig gelöscht, weil ich habe schon wieder einen 30-Tage-Bann gekriegt. Diesmal haben sie mir angezeigt, wofür. Wollt ihr wissen, warum? Ja. Weil ich geschrieben habe, Milo wird attackiert, because he's the wrong kind of faggot. Und weil ich Faggot geschrieben habe, habe ich schon wieder Bann gekriegt. Ja, natürlich. Milo ist doch dafür selbst gebannt worden. Wegen der Dangerous Faggot Tour. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, leck mich am Arsch und Löschung, Ende aus, Mickey Mouse. Ja. Ich habe zwar noch einen Account, mit dem ich halt einige Gruppen, ich bin da halt Admin, ja, aber da steht so nichts mehr drin. Und ich habe den Account 6 oder 7 Jahre gehabt und jetzt war für mich die Schnauze voll. Ich habe auch geschrieben irgendwie, dass es eine Gängelung von Benutzern ist. Und am Ende habe ich geschrieben, with respect, fuck you. Ja, also das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Das wird jetzt mal wegzensiert. Da geht jetzt einer hin erstmal zu den ganzen Kommentaren und löscht den raus. Ja, das wird halt schön. Müssen sich dann nochmal genau durch und dann wird er erstmal zum Safe Space ernannt. Mhm. Noch positive Kommentare von Leuten, die sagen, ich liebe Facebook und deswegen, weil ich es zu sehr liebe, lösche ich meinen Account. Richtig, sicher, das ist dann halt eben das Anne Wietzere Qualitätsteam für positive Bestätigung, ja. Ich finde es echt interessant, dass das hier bei der Zeit passiert, mit diesem könnte als rassistisch verstanden werden, weil die Zeit hat doch eigentlich eher den Anspruch, so ein bisschen intellektuell auf einem differenzierteren Niveau zu sein. Ach, die Zeit ist auch schon lange weg. Also ich habe das Gefühl, Zeit online ist noch eine Ecke schlimmer als Zeit gedruckt. Ja. Aber gut, es standen auch ein paar nicht ganz so doofe Sachen in der Zeit, aber auch viel Anti-Gamergate-Artikel von der allerbeschissensten Machart, ne, wo ich mir echt gedacht habe, ey, wenn ich nicht wüsste, dass das abgeschrieben wäre, würde ich mir ernsthafte Sorgen um den Geisteszustand von den Leuten machen, die den Kram da irgendwie verzapft haben. Ja. Um irgendwie so ein Bullshit über Computerspiele beziehungsweise die Community zu schreiben, das weiß jetzt ich als jemand, der das nur von außen irgendwie betrachtet, da muss man einfach kloppt sein, also absichtlich diesen Quatsch da irgendwie vor sich hin konstruieren. Andere Erklärung gibt es dafür nicht. Dass die Journalisten die Leute als Schäfchen ansehen, die sie behüten müssen. so nach dem Motto Zusammenhang, nichts, was sie auf eigene Faust herstellen sollten. Informieren Sie sich bei Ihrer Regierung, den demokratischen Parteien oder den Medien. Und der Leser, der kann selber nicht denken. Und das wird halt dort wiedergespiegelt, dass man das nicht dem Leser zumuten kann, dass er seinen Kopf selber anstrengt. Also das ist für mich, was darüber kommt. Anti-Intellektualität. Ja. 10. Also. Das nervt halt, weil die Sache ist, Leser sind verdammt schlau eigentlich. Mhm. Also die meisten Leute raffen das, wenn du eine komplizierte Sache darlegst. Also das ist so nervig und bevormundend. Ja, also die halten sich ja dann für so pseudo-intellektuell. Ne? Das merkt man ja auch ganz viel, so dieser Sophismus, der da überall um sich greift, wo dann die Leute so ganz ausschweifende Artikel darüber schreiben. Ich sag nur hier dieses Kunstfreiheit-Ding, ne? So von wegen, warum die Kunstfreiheit die Leute einschränkt. Und dann gibt's da super... Ja, erklär, komm. Ja, das war auch hier von diesem, wie hieß der, Huberts oder so ähnlich, ne? Das ist ja auch so einer von den Antis hier in Deutschland. Und der dann da irgendwie so meint, so irgendwie, irgendwas mit Narzissmus fängt da irgendwie an und wie der Narziss irgendwie sein Spiegelbild betrachtet und sich daran verliebt, weil er nicht merkt, dass es wer anders ist. Und ich denke so, ja, ey, Anti-GG-Leute, ihr müsst gerade reden, wieder so null Selbsteinsicht. Ja. Um wirklich frei zu sein, braucht ihr folgende Regeln, an die ihr euch unbedingt halten müsst. Ja, Regel 1, ja, Kopf abschalten. Zum Thema Gamergate gibt es noch zu sagen, dass momentan das South by Southwest Festival läuft. Das große Harassment-Panel war schon. Ja. War wohl nicht so gut besucht und war wohl auch, selbst Randy Harper hat getweetet, die Leute sollen doch um Gottes Willen mal was Interessantes sagen. Das war das Problem. Am Dienstag, am 15., Dienstag der 15. findet das Panel mit hier Pixel Metal und Mercedes Guerrera. Och, sie kommt. Lynn Walsh. Cool. Und Moment mal, Mercedes Guerrera kommt. So was Seltenes. Ja, also das wird sicher nochmal ein Highlight dann nächstes Jahr. Darf ich nochmal kurz was dazu, und zwar... Und Randy Harper war ja bei diesem Anti-Harassment-Panel mit dabei und irgendjemand, der vor ihr saß, ja, hat dann wohl getweetet irgendwie, wow, da sitzt so eine verrückte Feministin hinter mir und ich werde jetzt, um sie zu triggern, mal das Gamergate-Hashtag suchen, weil die mir die ganze Zeit aufs Handy guckt. Und tatsächlich, Randy Harper hat daraufhin getweetet so, wow, da sitzt einer vor mir, der guckt sich gerade die Gamergate-Tweets an, weißt du? Also, den Bett, ich meine, wenn man sich die anguckt, natürlich schluckt die den Köder, aber so schnell, ja, samt Haken, samt Typen, der das Ding ausgelegt hat. Also hungrig ist sie. Hungrig ist sie, ja, jeder Köder wird geschluckt. Oh, ja, ich habe das gescreenshottet und weitergetweetet unter Private Lives Matters. Ja, also ich habe... Die AfD-Wahlparty ist bereichert worden von Demokratieverstehern. Ah, okay. Das ist jetzt aber, ja gut, ich meine, ich erkenne die Symbolik aber von der Benutzung der Farben umgeschickt, weil der Fall ist ja eigentlich rot. Naja. Du als Grafiker siehst gleich, was die Antifa da wieder falsch gemacht hat. Ja, die sind halt zu rot, das ist, ne. Ein bekanntes Problem, sagt der Typ mit dem roten Avatar. Naja, aber klar, das sind halt eben die Leute, die sofort Nazi-Vergleiche machen müssen. Ne? Weil sie nichts anderes sehr können. Kreativ. Die haben 4 Semester Nazi-Vergleiche studiert und danach abgebrochen. Eben. Die AfD sind Nazis! Haben sie auch Godwin studiert? Ja. Aber ich finde das AfD-Symbol ja sowieso toll, weil das sieht so richtig schön aus wie ein Penis. Mit ein, zwei extra Linien hat man da noch Eier dran und echt? Da muss man nur noch den Pfeil ab, da musst du den Pfeil nur noch abrunden. Also ich sag mal, das sagt jetzt aber mehr über dich aus als über das Symbol, würde ich sagen, oder? Freud lässt grüßen. Freud lässt natürlich immer grüßen, aber. Nein, das ist ja auch nur wieder ein Beweis dafür, dass überall patriarchale Strukturen herrschen und deswegen phallische Objekte überall zu finden sind, auch bei der AfD. Ja. Gute Nacht darf man übrigens sagen, weißt du warum? Warum? weil die Nacht weiblich ist und das heißt, sie ist historisch benachteiligt. Deswegen darf man das. Der Tag ist männlich. Ja. Du hast recht. Ja. Aber der Chris hat doch gerade, er hat doch gerade gesagt, du darfst nur Nacht dann sagen, weil gute Nacht Asad ja wieder die Nacht als gute. Ja, scheiße, stimmt. Ja. Also bitte nur Nacht dann. Jetzt hast du mich echt geschlagen, jetzt muss ich erstmal mein Privilege checken. Und noch alle da. Warte. Ich warte. Ja. Was ein Geschitlorde heute. Schön, wunderschön. Wunderschön. Wir sollten öfter Wahlen haben, vielleicht. Wir sollten öfters Wahlen. Jeden Tag! Ja? Jeden Tag Wahlkampf. Ich freue mich schon auf 2017. Ja, auf jeden Fall. Das wird dann nochmal hoffentlich wieder so unterhaltsam. Trump for Germany. Ja. Der erste Dualpräsident der Welt. Mhm. Ich frage mich, wenn nächstes Silvester nochmal sowas abgeht, dann gibt's ein politisches Blutbad. Im scheiß Parlament. Da warten wir nicht bis Silvester, da warten wir bis zur Freibadsaison. Ja. Oh, scheiße, stimmt. Das hat ja jetzt schon angefangen. Also, hier im Stream angekündigt, Kristallnacht 2017. Er meint euch in Form und fetzt die Bajonette. Er meint den Song von Bab. Und jetzt ist es wieder gut. Das heben wir uns auf, das bringen wir, wenn die Wahlen losgehen, machen wir das unter dem Hashtag Kristallnacht. Ja. Kristallnacht heute. Eine Frage jetzt noch, ist jetzt Germany eigentlich wieder ankackt? Oder? Nee, ich glaube, dass die Amerikaner und die Engländer, die wissen ja, die, also ganz ehrlich, die kriegen doch davon nichts mit, die Regierung hat sich doch nicht verändert. Achso. Ja. Die Germany ist, glaube ich, erst ankackt, wenn wir bei den Bundestagswahlen AfD so auf 30% oder sowas haben. Also zumindest in den Augen von den Leuten, die das Wort kackt andauernd benutzen. Also nächstes Jahr meinst du. Achso, ich dachte, Germany ist erst ankackt, wenn man dann so auf Weißbilder sieht von, keine Ahnung, Leuten in schwarzen Uniformen, die so Punks in Züge reintreiben, weißt du, zusammen mit den ganzen Braunhäutigen und so, ja, und die mit den bunten Frisuren. Und die Züge dann einfach fahren auch nirgendwo hin, die bleiben dann da stehen. Ja. Dann werden nur immer weiter mehr Leute reingetrieben. Ja. Es fährt kein Zug nach nirgendwo. Ja. Doch die SS, die treibt dich rein. Ja, das ist Multikulti, ne? Das ist gute deutsche Kultur. Ja, genau. Wenn dann die Petri Trump im Weißen Haus besucht. Petri heil. Können wir das irgendwie in ein Meme machen, dass die ab heute nur noch die Hitlerin genannt wird? Nein, komm, jetzt fangen wir nicht auch noch so an. Es gab doch diesen Spiegel? Die gefährliche Frau oder so, wo sie also, in Sepia. Ja, oh. Ewig lockt das Vibe und so, ja. Das ist ja eigentlich einmal, auch eine schöne Geschichte. Das, ja, da haben sie eine gefunden hier, die wird geassert, würde ich mal starten. Das ist eine gute Frau. Ja, in dem Fall ist keine gute Frau, aber geassert schon. Ne? Plötzlich ist es wieder in Ordnung, so aufzukacken. Weil das sind ja dann keine wirklichen Frauen wahrscheinlich. Ja. Ich meine, das war ja immerhin schon so super geil und schön, sich anzugucken, wieder diese super progressiven, den Spagat zwischen ich bin kein Sexist und ich will aber die Petri kritisieren, weißt du, versuchen hinzukriegen. Ja, da klappt das aber ohne weiteres, weil wenn da so das jede deutschen Medien sich dann so sagt, dass das in Ordnung ist, dann geht das schon. Ne? Dann guckst du einfach mal in deine Twitter-Timeline, ob sich einer dran stört, und wenn deine ganzen Kumpels da von Journalisten alle sich nicht dran stören, dann ist doch alles in Ordnung. Ach so, okay. Ja, so läuft das. Du musst erst durch das Komitee gehen, alles klar. Ja, die AfD hat übrigens einen weiteren Direktwahlkreis in Baden-Württemberg geholt. Ach du Scheiße. Wo? Irgendwo im Norden, direkt angrenzend, dann wird da Hessen oder Rheinland-Pfalz. Bestimmt Pforzheim, oder? Warte mal. Dazu müsste ich es wieder einbildern. Also ja. Pforzheim hatte ja da oben ewig schon. Ist der. Warte. Ja, das müsste sein. Ja, das ist Pforzheim. Ja, das ist natürlich, die hatten halt immer eine große Migrantendichte und Das ja, rächt sich irgendwann. Das rächt sich. Und warte mal, ich habe hier gerade eine Nummer, und zwar hat der mit 0,1% gewonnen. Ja, also, jede Stimme zählt. Ja. Krass. Ach, für Scheiße. Ja. Ja, dann haben wir hier nochmal die letzten Zahlen für den heutigen Stream. Ja. Wird nicht besser, egal wie oft man hinguckt. Wird eher noch schlechter. Aber leider, leider, glücklicherweise nur noch im Kleinstbereich. Ja. Also Leute, ab morgen dann besser hier Haare blond färben, Kontaktlinsen rein, ne? Da passiert euch auch nichts. Ich habe hier noch was eingeblendet zu dem Thema. Zeig ich eins? Zeig mal eins. Make it. What? Do it. Das fand ich ein schönes. Guten Tag. Das fasst die Wahl so ein bisschen zusammen. Ja, schon. Erstmal. Oh Mann. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche unter der neuen Führung. Findet euch schön ein, dass jeder seinen Gauleiter findet. Und ne, ab nächste Woche bietet die katholische Kirche auch wieder Kreuzritterkurse an. Ja. Deus Vult! Ja, meldet euch, die sind ruckzuck voll. Ne? Ja. Und da könnt ihr mal was erleben auch. Bring, ganz bring besonders auf dem Kinderkreuzzug. Auch die Kleinen müssen dran denken. Ja. Also, ab morgen gibt es Hakenkreuzbandagen in jedem siebten Ei. Okay. Ja, falls wir nicht verboten werden vom neuen Regime, melden wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Würde ich sagen. Hört sich wie ein Plan an. Dann macht's gut da draußen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.